Ich bin ready to Gruft. Ist der Bernd da? 3, 2, 1, Bernd. Erde an Bernd. 4, 5, 6, Dirk, hi. Hi. So, hi, da die Aufzeichnungen alle schon laufen. Hi, hallo, hier im dicken Engel an diesem wunderbar warmen Dienstage, das Gefühl 10. Bufo-Grillen. Heute bei mir Bernd Schreiner, der gerne Vorsitzender werden möchte. Bernd, erzähl uns doch mal eine Minute was über dich selbst. Abend erst einmal, ja, der Tag ist sehr schön, der geht auch sehr schön zu Ende und über mich. Was wollt ihr wissen? Vielleicht, dass ich jetzt seit 5 Jahren hier das mit den Piraten mache, aber ich denke, da kommen wir im Laufe des Abends noch dazu. Ich denke, auch zu den anderen Themen kommen wir, glaube ich, besser insgesamt. Ich, ja, bin reif. Das war sehr zurückhaltend. Trotzdem, wenn du Vorstand werden möchtest in dieser relativ harschen Zeit für die Piraten, dann musst du irgendetwas vorhaben, du musst irgendein Projekt haben, irgendetwas etwas erreichen wollen. Bernd, was ist das, was du erreichen möchtest? Ja, was ich erreichen möchte, ist eigentlich, dass wir und unsere Themen wieder zu einer ernstzunehmenden Kraft werden in der politischen Landschaft, insbesondere in Deutschland. Aber ich sehe das nicht auf Deutschland beschränkt, weil unsere Themen und unsere Ansätze sind ja eigentlich entstanden aufgrund dieser globalen Vernetzung. Aber auch dazu später vermutlich viel mehr. Und unsere Ziele sind so verdammt wichtig für die Gesellschaft auf dem Weg ins Informationszeitalter, dass wir eigentlich die Zeit seit 2 Jahren, sage ich jetzt mal, die eigentlich nicht mehr mit Aufbau, sondern eher mit, ja, Zersetzung und Streit ausgefüllt war, uns eigentlich nicht leisten können. Und ich mag eigentlich nicht, dass wir uns da noch mehr Zeit dafür nehmen, Dinge vorwärts zu bringen, die uns nicht helfen. Du hast gesagt, uns wieder zu einer ernstzunehmenden Kraft zu machen. Das wieder erfreut mein Herz, weil wir waren ja mal stark auf dem Weg nach oben. Was ist denn passiert, dass wir in diesen Streit verfallen sind und dass wir so auf diesen Weg nach unten geworfen wurden? Und wie können wir das angehen? Du hast jetzt gesagt, nicht mehr so viel streiten und nicht die Zeit damit verschwenden, aber also ich meine, die streiten ja da draußen. Meine Twitter-Timeline, die sagt mir das. Wie machen wir das, dass wir aufhören zu streiten und dass wir wieder diese tollen Themen vertreten? Das finde ich jetzt gerade alles lustig, weil ich eigentlich erwartet habe, dass man zu dem Themenkomplex regelmäßig später kommt und nicht gleich am Anfang. Am Anfang dachte ich, hey, was hast du bisher so gemacht und solche Fragen, aber gern können wir gleich vernünftig einsteigen, weil darum geht es ja eigentlich. Oder was wolltest du sagen? Genau. Ja, also was kann man machen? Ganz wichtig ist, dass wir ein gemeinsames Ziel haben und dieses Ziel auch kommuniziert wird. Weil ohne irgendein Ziel rennt jeder in irgendeine Richtung und das erleben wir momentan. Das ist zum Beispiel ganz wichtig. Was für ein gemeinsames Ziel haben wir denn? Oder was sind denn die Piraten eigentlich? Also da gehen die Meinungen ja ganz stark auseinander. Nicht umsonst ja diese angeblichen Flügel, die da irgendwelche unterschiedlichen Dinge sehen. Für die einen ist irgendwie das Allerwichtigste, dass die sozialen Geschichten passen. Für die anderen ist irgendwie Europa grenzenlos mit weg Schengen-Raum und so weiter das Allerwichtigste. Für manche ist irgendwie, hey, Urheberrecht, Patente und Internetpolitik das Allerwichtigste. Und so gehen da die, ja, die Ansichten auseinander. Und das ist auch sehr nachvollziehbar, dass die Ansichten auseinandergehen, weil ja jeder seinen eigenen Standpunkt hat und dadurch guckt er in irgendeine Richtung auf irgendwas drauf und sieht damit eine eigene Perspektive und hat damit einen eigenen Horizont und nimmt natürlich was anderes wahr als der andere. Und einer der großen Mangel ist, glaube ich, der vergangenen Jahre, dass nirgends oder sehr wenig durchgängig innerhalb der Partei kommuniziert wurde, dass das eigentlich verdammt gut alles unter einen Hut passt und dass dieser Hut irgendwo der relevante Hut für die Zukunft ist. Das ist nämlich genau dieser globale Wandel der Gesellschaften hin in diese Informationsgesellschaft, hin in diese globale Gesellschaft, die miteinander vernetzt agiert. Dieses Thema sehe ich in meiner Timeline irgendwie überhaupt nicht. Wie kommt das da wieder rein? Ja, du, so geht's mir eigentlich auch. Und wenn ich mir überlege, wir hatten letztes Jahr Bundestagswahlkampf. Ich war vorab bei diversen Strategietreffen dabei, bei sonstigen Kandidatentreffen. Ich war ja auch einer von diesen Kandidaten unter anderem. Und auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, wie oft man diese Themen versucht hat anzubringen, die ja sehr relevant sind, einerseits für die Kernis, sage ich jetzt mal, weil es da massiv um Datenschutz, um Bürgerrechte, Menschenrechte geht, andererseits aber auch ganz massiv um das ganze soziale Umfeld und so weiter geht, wenn man da Beispiele kommuniziert hat, hey, fast keinen hat es interessiert. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig. Ja, aber es scheint ja auch parteiintern niemanden so richtig zu interessieren. Weiß ich nicht, was interessiert sie denn dann so insgesamt? Das ist eine gute Frage. Gibt es Möglichkeiten, das rauszufinden? Also bis jetzt sehe ich immer nur an Parteitagen was. Müssen wir da vielleicht mehr machen, um zwischen den Parteitagen A miteinander zu reden und B auch was entscheiden zu können? Du, reden ist das absolut Entscheidendste überhaupt. Aus, nicht nur aus diesem Grund, aber insbesondere aus diesem Grund bin ich ja so ein Mumble-Fan, wenn ich mir überlege, und jetzt kommen wir so zum Teil, was vielleicht am Anfang gekommen wäre normalerweise, dass ich hier in einem kleinen Dorf lebe mit, ja, letztes Jahr waren wir noch 600 Einwohner, dann kam, oder vorletztes Jahr, dann kam dieser Zensus, jetzt sind wir auf einmal 720 Einwohner. Wenn ich mir überlege, dass ich Minimum eine Stunde im Auto sitze, um den nächsten Piraten irgendwo zu tun, um mal ein paar Wörter zu quatschen, dann schätzt man eigentlich irgendwie die Möglichkeit, hier sich direkt auszutauschen, direkt zu kommunizieren. Und das sollte natürlich zielgerichtet viel, viel mehr stattfinden. Und das ist auch ein Riesenproblem, was du vorhin gesagt hast mit der Streiterei über Twitter, über andere Tools. Wir haben uns leider angewöhnt, über Dinge zu reden, die uns nicht wirklich weiterbringen. Wir diskutieren über die AfD, wir diskutieren über irgendwelche Fails der Grünen, wir diskutieren über tausend andere Sachen, anstatt dass wir über unsere Dinge reden, unsere Dinge twittern, die uns weiterbringen und so. Ich glaube, du verstehst, was ich meine, oder? Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube auch, dass vielleicht der eine oder andere unter den Zuhörern versteht, was du meinst. Es gibt aber eine ganze Reihe von Leuten in meiner Timeline, die sagt, och, finde ich aber nicht und haut gleich den nächsten Tweet raus. Oder setzt sich im Mumble dann abends hin und redet zum 17. Mal irgendwie über dasselbe, über die eigene Unzufriedenheit und die Unmöglichkeit, da irgendwie weiterzukommen. Wenn du ein Vorsitzender der Piratenpartei wärst, würdest du eine Möglichkeit sehen, darauf einzuwirken? Also du hast jetzt nur einen Appell gerichtet, aber was können wir aktiv tun dafür? Also denjenigen, der jetzt meint, unbedingt derartiges zu twittern, was du gerade so allgemein meinst, kann man natürlich nicht verhindern. Man kann mal mit ihm reden, mal versuchen, Bewusstsein zu schaffen, aber regelmäßig funktioniert das nicht. Es funktioniert aber viel, viel einfacher, weil letztendlich funktioniert Twitter so ähnlich wie so ein Nervensystem so in dir drin. Und die große Kunst bei Twitter ist eigentlich 99,% des Mülls, der unwichtigen Informationen, der irrelevanten Dinge einfach nicht zu beachten. Und das ist, denke ich, so ein bisschen der Schlüssel, damit man mit Twitter auch glücklich werden kann, dass man dort wirklich die Sachen retweetet, fafft oder einfach kommentiert, die einen weiterbringen, die man gut findet, die man positiv findet und den Rest einfach mal links liegen lässt. Und wenn der ganze Rest macht, dann können die paar, die irgendeinen Unsinn machen wollen, Unsinn machen, so viel sie wollen, dann interessiert es keinen. Das zur Kommunikation. Jetzt gibt es ja auch viele Leute, die haben den Gedanken, möglicherweise müssten die innerparteilichen Strukturen ein bisschen verändert werden. So ein Parteitag und dann irgendwie ein halbes Jahr nichts und dann schwebt da so ein Bundesvorstand rum, der natürlich direkt nach der Wahl zum Feind worden ist, ne? Also qua Wahl sozusagen und dann in jeder Kleinigkeit, die er macht, sofort öffentlich durch kritisiert wird. Und dazwischen ist nichts. Hast du strukturelle Ideen oder kennst du die Diskussionen, die da gegenwärtig laufen? Ja, also ich sehe das erst einmal ganz anders. Es sind zwar Parteitage, aber dazwischen, zwischen den Parteitagen ist nicht nichts. Dafür haben wir in der Zwischenzeit, in der Vergangenheit schon viel zu viel gute Sachen angestellt. Also ein kleiner Widerspruch. Prinzipiell haben wir natürlich ein strukturelles Problem, wobei sehr viele momentan sehr vieles erzählen. Ich gucke da lieber ein bisschen in die Vergangenheit und habe es neulich auch schon ein paar Mal erzählt. Ich weiß ja nicht, vielleicht hat jemand zugehört, am Samstag zum Beispiel im Stream, wie wir früher gearbeitet haben. Ich sage jetzt mal so 2009, da hatten wir auch schon mal einen Bundestagswahlkampf irgendwie hier organisiert mit sehr vielen Leuten, auch mit diesem Tool Mumble. Pads gab es damals noch nicht. Dann gab es so verschiedene Zwischenentwicklungen und jetzt sind wir im heutigen Zustand. Und wenn man da so betrachtet, wie sich die Arbeitsweisen, wie sich die Strukturen verändert hat, dann stellt man eigentlich ganz schnell fest, dass das, was mit Netzpartei, mit Netzpolitik zu tun hat oder inzwischen eben nicht mehr zu tun hat, die netzartigen Struktur, die wir mal hatten, wo mehr oder weniger jeder gleichberechtigt teilnehmen konnte, wo das erste eigentlich war, dass man eine Wiki-Seite gemacht hat und eine Mail über eine Liste gejagt hat, dass alle Bescheid wussten und jeder sich einklinken konnte, wenn der Bock hat, wurden eigentlich verändert, das glaube ich war im Herbst 2011 ungefähr, mit dem Bundesvorstand, der glaube ich in Heidenheim gewählt wurde, wenn ich es recht im Kopf habe. Und da wurde dann auf einmal gesagt, hey, es darf keine AG-Presse mehr geben, sondern wir brauchen eine weisungsgebundene, handaussortierte Gruppe von Menschen, die für uns Öffentlichkeitsarbeit machen. Und da wurde eine lineare, eine hierarchische Struktur irgendwo eingeführt und die hat seitdem an vielen Stellen um sich gegriffen und dadurch entsteht natürlich durch diese lineare Struktur auch ein Anfang und ein Ende, irgendwie ein Oben und ein Unten und dadurch auch Zwischenräume und diese Zwischenräume entwickeln sich zu Kluften und jetzt stehen sie an den Rändern und bekämpfen sich gegenseitig, um es mal ein bisschen bildhaft darzustellen. Das heißt, dein Lösungsvorschlag wäre nicht mehr hierarchische Struktur oder zum Beispiel mehr Mitwirkung der Landesvorstände an bundesweiten Entscheidungen oder so, wie diese Parteirats- oder Piratenratsanträge da vorschlagen, sondern mehr netzartige Struktur. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kann ein Vorstand oder wie können wir als Piraten zu dieser Strukturbildung beitragen, wie sie von dir gewünscht ist? Also ich muss gerade überlegen, wie rum ich anfange, aber fange ich mal ganz konkret mit der Arbeitsweise an, weil darum geht's eigentlich. Lass die Leute arbeiten, lass die Piraten tun. Der Bundesvorstand hat ja nicht den Job, irgendwie alles jetzt im Hinterzimmer zu erledigen oder alles für sich zu entscheiden, sondern ich sehe überhaupt keinen Grund, warum nicht die Dinge, die reingehen, durch eine große Anzahl von Menschen gesehen werden kann, bearbeitet werden kann. Ich habe da so verschiedene Ideen. Zum Beispiel dachte ich mir neulich mal, es wäre eigentlich total gut, wenn es zweimal am Tag fest so Slots geben würde, wo man einfach sagt, hey, das sind so virtuelle Arbeitssitzungen, einen vielleicht Vormittag für die Öffentlichkeitsarbeit zum Bequatschen, einen vielleicht abends um 21 Uhr, wo man nochmal eine Stunde irgendwie mit dem Vorstand oder mit den Leuten, die halt arbeiten, Beauftragte und so weiter in den einzelnen Bereichen reden kann, um einfach den Tag zu besprechen, den nächsten Tag vorzubereiten und so weiter, dass man einfach davon wegkommt, dass irgendwo in irgendeiner Blase isoliert irgendwas, was Bundesvorstand sich schimpft, agiert und irgendwo anders irgendwo Basispiraten sind, sondern lasst uns das Zeug zusammen erledigen und wenn dann die Basis meint, in die Richtung zu gehen wollen oder dieses Vorhaben zu tun, dann braucht man halt dafür Geld und dann muss man halt da einen Beschluss fassen und das muss halt dann der Vorstand letztendlich absegnen. Ja, der Vorstand muss oft mal irgendwie die Entscheidung letztendlich treffen, aber dafür ist er ja dann auch gewählt. Und wenn du jetzt nicht direkt eine anschließende Frage hast und wenn man dann mal erprobt hat, wie so diese unterschiedlichen Arbeitsstrukturen funktionieren können, und die haben ja in der Vergangenheit funktioniert, jetzt muss man eigentlich nur testen, wie sie skalierbar sind und ob sie in der Art skalierbar sind, dann kann man sich auch mal überlegen, wie man solche Strukturen zum Beispiel satzungsgemäß abbildet und dann ordentliche Gremien dafür schafft oder so. Das ist spannend, ich springe jetzt gerade mal ein bisschen. Du hast gesagt, man trifft sich einfach so ein, zwei Mal am Tag. Dürfte natürlich für den einen oder anderen schwierig werden, der dann tagsüber arbeiten muss oder sowas, aber der hat ja dann bestimmt ein Pad, in dem die wichtigsten Punkte festgehalten werden. Das ist ja nun nicht gerade das, was wir im Moment erleben. Also im Moment gibt es keine öffentlichen Vorstandssitzungen mehr. Das sehe ich dann mit dir nicht mehr. Du, wir sind, Alex Lessmann hat den Spruch geprägt, irgendwann als ganz normale Menschen in die Politik gegangen, weil uns eigentlich unabhängig jetzt von dem, was Herr Schäuble und von der Leyen und alle möglichen getan haben, weil es uns eigentlich angekotzt hat, wie Politik funktioniert, dass da eigentlich nur eine korrupte, von Lobbyisten beeinflusste Masse irgendwelche Entscheidungen trifft, sich irgendwelche Posten zuschiebt und irgendwelche Friends begünstigt. Und inzwischen läuft es bei uns eigentlich fast noch schlimmer ab. Und so wie damals eigentlich so diese Politik aus Notwehr, Politiker aus Notwehr, könnte man jetzt eigentlich sagen, hey, Bufo-Kandidat aus Notwehr, weil so geht's nicht weiter. Und wenn wirklich das, was sich das letzte halbe Jahr manifestiert hat, was sich aber schon vorher entwickelt hat, also das ist jetzt nicht der letzte Vorstand, das hat schon mindestens bei dem Vorstand davor angefangen, dieses System, dass es eigentlich ein bisschen in die falsche Richtung geht oder ein bisschen stark in die falsche Richtung geht, wenn sich das so weiterentwickelt, dann wäre es wahrscheinlich besser, wir lösen uns alle auf. Ja, bevor wir uns auflösen, vielleicht die Anschlussfrage hier aus dem Pad. Hier zitiert, glaube ich, einer deine Bewerbungsseite. Ja, ich überlege weiter, ob ich antreten werde, und wenn ihr was dafür tun wollt, könnt ihr ja versuchen, mich zu motivieren, noch ein weiteres Jahr Lebenszeit der Partei hinterher zu werfen. Und fragt, bist du jetzt motiviert genug und für wie lange hält diese Motivation an und könnte es auch mehr als das eine Jahr werden? Also bisher hält die Motivation seit 2009 an. Wir hatten damals nach der EU-Wahl überlegt, hey, wir sollten in Thüringen auch einen Landesverband gründen. Das hat man dann am 28. Juni getan. Wir haben bald 5-Jähriges hier in Thüringen. Und seitdem bin ich eigentlich aktiv. Und aktiv heißt, ich war bisher exakt 6 Tage am Stück nicht für Piraten aktiv. Da war ich mal auf dem Fahrrad gesessen, bin rund in die Alpen gefahren. Und sonst mache ich täglich Piratenarbeit und das zeitlich umfangreicher als mein Brotjob. Und im Moment muss ich sagen, auch durch die Ereignisse, von denen ich ja auch schon berichtet habe in diesem Mumble, ist die Motivation, um die Frage zu beantworten, noch nicht hoch genug, so Abende hier am Mumble zu verbringen und jetzt mich nicht aufs Fahrrad zu setzen und 1,5 Kilometer hinter am See zu fahren. Da muss schon noch mal ein bisschen was passieren. Aber es ist ja auch noch nicht ABBT-Zeit in Halle. Na, warten wir es mal ab. Ich habe schon mehrfach versucht, so ganz zart die Diskussion in Richtung Entscheidungsfindung zwischen den Parteitagen zu lenken. Das war bestimmt ein reiner Zufall, dass du das Thema bis jetzt noch nicht aufgegriffen hast. Trotzdem haben wir da in Neumarkt was beschlossen und dann gibt es noch eine ganze Reihe von Leuten, die benutzen immer diesen 3 Buchstaben SMV, und es gibt auch eine ganze Reihe von Landesverbänden, die waren auch der Meinung, dass es ganz dringend ist, sowas zu verabschieden und zwischen den Parteitagen auch Entscheidungen treffen zu können. Wie stehst du dazu? Du, das ist absolut irrelevant, wie ich erstmal dazu stehe. In der Markt hat der Bundesparteitag, und das ist das entscheidende Gremium, das ist das höchste Gremium, was es überhaupt gibt, beschlossen. Er will das in der Satzung haben. Er hat eine GO dazu beschlossen. Wir haben es in der Satzung. Das ganze Ding ist unterschrieben. Das heißt, ab da muss man sich darum kümmern, dass das Ding funktioniert. Und ich frage mich, warum es noch nicht funktioniert. Ich weiß, dass die Leute Entropie und so weiter sehr hart und konsequent dran arbeiten. Ich weiß, dass die Unterstützung auch schon im letzten Bundesvorstand nicht wirklich voll da war. Und ich weiß auch nicht, warum die Offline-Komponenten vom BO noch nicht genutzt werden. Die könnte man nutzen. Also ich weiß es nicht, warum das verzögert wird. Ich kann nur Vermutungen und Verschwörungstheorien anstellen, aber die sparen wir uns jetzt. Die kennen wir nämlich alle schon. Ja, mich interessiert auch weniger die Verschwörungstheorie, sondern mehr so die Zukunftsvision. Du würdest das also aktiv voranbringen als Bundesvorstand? Also ich kann mich nicht hinsetzen und kann das coden. Die Zeiten, dass ich irgendwas code, sind lange vorbei. Ich kann natürlich versuchen, dass wir irgendwelche Mittel im Haushalt freimachen, um da irgendwie professionelle Sachen, Leistungen hinterherzuwerfen. Man kann dafür natürlich auch Werbung machen, ganz massiv, weil wir auch sehr viele Ehrenamtliche haben, die bestimmt sehr viele Dinge tun könnten. Und insofern kann man das schon unterstützen. Und das muss auch passieren. Es ist immer sehr leicht, Entscheidungen zu fällen, irgendwelche Dinge zu beschließen, und hinterher werden sie nicht umgesetzt. Das ist beim BO ganz hart und bei anderen Dingen vielleicht nicht so hart, aber leider hat es fast Tradition in der Partei. Wenn wir dann das umsetzen, dann gibt es bestimmt noch ganz viele Leute, die sagen, hey, wir bräuchten aber eigentlich viel dringender eine SMVO. Das ist ja nur einer von vielen Punkten, wo Meinungen auseinandergehen. Aber wie gehen wir dann mit so einer Situation um? Genauer gesagt, wie gehst du mit so einer Situation um? Grundsätzlich, egal was man macht, gibt es immer Leute, die irgendwas besser wissen, die irgendwas an Kritik dran üben oder es ganz schrecklich finden, was man tut. Das ist völlig normal. Wenn keine derartigen Reaktionen kommen, macht man irgendwas falsch. Aber jetzt in dem Bereich, wo wir gerade waren, braucht man nicht drüber diskutieren. Wir haben eine Satzung, das sind die gemeinsam vereinbarten Spielregeln und die stehen erst einmal an erster Stelle. Und da steht sowas von Bio-Rucksack drin. Und von anderen erwähnten Tools steht da, glaube ich, gerade nichts drin. Gut, das heißt, wer das ändern möchte, muss halt Satzungsänderungsantrag stellen und der muss dann angenommen werden und dann machen wir was anderes. So einfach kann die Welt sein. Ähnliches gilt übrigens auch für so extrem kontroverse Diskussionen, die auf Twitter zum Beispiel über verschiedene Ausrichtungen geführt werden. Leute, wir haben eine Satzung, wir haben ein Programm, da steht drin, mit Zweidrittelmehrheit verabschiedet, was wir gemeinsam irgendwie wollen. Wenn darüber hinaus was gemeinsam gefordert werden soll, schreibt Programmanträge, lasst die abstimmen, wir schafft Mehrheiten dafür. Und wenn wir uns darauf einigen können, dann haben wir neue Positionen und alles wird gut, hoffe ich. Eine super Überleitung zum zweiten Punkt, in dem ich gern mit dir über politische Verortung sprechen möchte. So ein Vorstandsamt ist immer politisch. Sogar der Schatzmeister ist, wie wir gelernt haben, politisch. Und wir haben bei den Piraten viele verschiedene Ansichten. Wie gehen wir mit Leuten um? Also jetzt jenseits davon, dass wir ihnen sagen, hey, pass auf, stell einen Antrag, wenn du was möchtest. Wie gehen wir mit denen um, die andere Ansichten haben als wir selbst? Du, erst einmal grundsätzlich sollte man vielleicht dafür werben, dass jeder eine andere Ansicht hat als man selber, eigentlich willkommen ist, weil der erweitert erst einmal den eigenen Horizont, die eigene Perspektive und bringt vielleicht neue Informationen, neue Standpunkte rein. Und man sollte sich dafür bedanken, erst einmal statt grundsätzlich erstmal dagegen zu schlagen, Hilfe, der hat eine andere Meinung, der ist böse. Zweitens halten wir, glaube ich, schon ziemlich lang die Demokratie hoch und irgendwie heißt es in der Demokratie automatisch, hey, es kann nicht nach meiner Nasenspitze alleine gehen, weil da gibt es noch viel, viel mehr Nasenspitzen, die in irgendwelche Richtungen zeigen. Verstehst du, was ich meine? Okay, trotzdem gibt es Leute, die sehen das dann anders und reagieren wenig freundlich. Wir brauchen irgendeine Form des Umgangs mit denen und vor allem eine Form, diese möglicherweise politischen Auseinandersetzungen irgendwie konstruktiv zu lösen. Und da schließt sich dann der Kreis. Da haben wir nämlich wirklich das Problem, dass solche Entscheidungen ja im Moment nur relativ selten getroffen werden können, oder? Ja, aber da ist Kommunizieren eigentlich das Wichtigste und du weißt selber, wir hatten es ja auch schon überlegt, vor, ach, das ist mindestens 8, 10 Wochen her, dass wir mal wieder eine größere Online-Runde hier machen, dass man die Sachen miteinander auch mal diskutiert, ausdiskutiert, dass man hier mal ein Podium macht, real life oder auch online-mäßig und wirklich zwei, drei Leute der unterschiedlichen Richtungen, der unterschiedlichen Ansichten zusammenbringt und sagt, jetzt diskutieren wir mal. Und dann kann man da auch so Fortsetzungsrunden machen. Das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass man einfach mal sagt, hey, miteinander Dinge zu diskutieren und vielleicht dann auch auszudiskutieren und irgendwo festzuhalten und dann vielleicht sogar irgendwelche Anträge davon ableiten. Also das tägliche hier auf Twitter hin und her oder früher auf der Aktiven oder so, das ist mehr oder weniger Beschäftigungstherapie, aber letztendlich kommt da wenig raus. Vor allem, weil man da so kurz sein muss, was ja auf der Allgemeinen irgendwie auch so war früher. Da fliegen manchmal so Worte zur Beschreibung politischer Denkmodelle rum. Sehr beliebt sind Links und Sozialliberalen in beliebigen Steigerungsformen. Sind das sinnvolle Raster, um politische Ansichten von Piraten zu beschreiben? Irgendwie sind deine Fragen süß, Dirk. Nee, sind es nicht. Brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Das sind alles irgendwelche überkommenen Dinge des letzten, des vorletzten Jahrhunderts. Und 2009 waren wir uns eigentlich ziemlich einig. dass wir derartige Einordnungen nicht machen wollen, die da Links-Rechts-Schemen grob gesagt bedienen. Und ich bin eigentlich weiterhin der Meinung, dass wir uns selber gar nicht wirklich einordnen müssen. Wir sollten unser Ding machen, wir sollten unsere Themen vorwärts bringen, wir sollten uns dafür gute Dinge ausdenken, wir sollten konstruktive Vorschläge machen, Gesprächspartner und Verbündete finden. Und wie sie uns einordnen, das können irgendwelche Politikhistoriker oder Journalisten tun, wenn sie meinen, sie wollen uns zerlegen. Das müssen wir selber nicht tun. Ich weiß, da gibt es andere Ansichten in der Partei, die meinen, wir müssen erstmal definieren, was wir selber sind. Ich denke, dadurch, dass wir eigentlich eine klare Ausrichtung haben und die steht bis heute unter jeder Pressemitteilung, die steht auch bis heute in irgendwelchen Programmen drin. Ich glaube sogar in der Kurzbeschreibung im Wiki über uns steht es noch drin als Ziele, was wir eigentlich verfolgen. Und das hat was mit dieser digitalen Revolution zu tun. Das hat was mit dem gesellschaftlichen Wandel zu tun, der global einsetzt aufgrund der Vernetzung der, ja, da komme ich später noch dazu, um es nicht zu lang zu machen. Und jedenfalls mit diesem Wandel, der da mit dieser technischen Revolution Internet einhergeht, beschäftigen wir uns primär und nicht mit irgendwelchen Klassenkampfideologien vor 200 Jahren oder so. Ich wittere da, dass wir nochmal das Wort Kernthemen neu beleuchten müssen gleich. Im Moment stelle ich aber fest, du hast es schon angedeutet, gibt ja eine Reihe von Landesverbänden, die haben sehr großen Wert darauf gelegt, dass sie sozialliberal sind, und es gibt eine Reihe von Piraten, die twittert irgendwie jeden zweiten Tag, wir sind links. Das müssen wir irgendwie auflösen oder einfach, wie du vorhin gesagt hast, ignorieren und stattdessen politisch arbeiten? Ja, ich habe im Januar, Februar, so die ersten Wochen, Monate, nachdem das da auch öffentlicher eskaliert ist, immer gesagt, hey, das ist ein Etikettenstreit, wenn man mit den Leuten redet. Und ich bin damals extra auch nach Berlin gefahren und bin da hin und habe mit sehr vielen, die sich als mehr als links auch bezeichnen, gesprochen und habe so von den normalen Mitgliedern eigentlich mitbekommen, wenn man politisch diskutiert, hey, zu 80-90% haben sie mehr oder weniger die identische Anschauung und auch die gleiche Themenvielfalt. Das sind nur Einzelne, die irgendwie teilweise sehr deutlich darüber hinausschießen. Also das war eigentlich ursprünglich ein bisschen Etikettenstreit. Inzwischen ist aber dazwischen dieser Riss so dermaßen tief und klaffend, dass es, man muss sich halt jetzt einfach beweisen. Und wenn der eine das linke Mäntelchen anzieht, dann muss der andere halt das Liberale anziehen, so ungefähr, weil die Gegensätze gerade betont werden müssen. Und das ist auch eine Schwierigkeit. Und da komme ich auch zur Frage der Motivation nochmal zurück, dass ich leider im Moment nicht wahrnehme, dass die größere Gruppe an Piraten daran interessiert ist, konstruktiv, vernünftige, sachorientierte Politik zu machen und nicht erstmal diese Schlacht auszufechten und möglichst so lange, bis die eine Seite irgendwie endgültig beseitigt ist. Ich würde jetzt gerne noch ein Momentchen weiter mit dir plaudern, aber ich sehe, dass das Saalmikrofon gleich überläuft. Ich glaube, der Christoph wartet schon von ganz Anfang an. Entschuldigung, ich bin im falschen Raum. Okay, du bist im völlig richtigen Raum, nur am falschen Mikrofon. Joachim. Ja, du sagtest, wir sollen uns nicht selber verorten. Was machen wir aber, wenn Piraten Dinge tun, durch die wir in eine Richtung verortet werden, in die andere nicht verortet werden wollen? Und kann man das ausschließen oder kann man die daran hindern, so etwas zu tun? Zum Teil habe ich dich jetzt nicht verstanden. Ich glaube, du willst irgendwelche Dinge verhindern, dass irgendwelche Piraten irgendwas kommunizieren. Nein, das kann man nicht verhindern. Man kann aber verhindern, dass das massiv durch Twitter geht, indem man zum Beispiel Dinge, die nicht förderlich sind, einfach mal bleiben lässt. Ich weiß nicht, ob ich hier von deiner Frage alles verstanden habe, deswegen erstmal so viel dazu. Ja, nee, der Anfang war eben, wenn die so etwas tun, was etwas befeuert, dass man uns in eine Richtung verortet, wo wir nicht verortet werden wollen. Was tun wir dann? Halten wir dagegen oder lassen wir das einfach zu? Du, wir haben Programm, da drin steht, wo wir verortet sind. Und alles darüber hinausgehende sind erstmal freie, wilde Diskussionen. Und wenn die natürlich über irgendwie das Maß der Parteischädigungen irgendwo gehen, dann gibt es wieder ein anderes Reglement, zum Beispiel Ordnungsmaßnahmen, zum Beispiel irgendwelche bis zum PAV gehende Maßnahmen, womit man da reagieren könnte. Lass uns doch mal. Ach nee, die Lili steht noch am Mikrofon. Ich werde gleich nochmal konkreter und spreche dich auf ein paar spezielle Punkte an, die wir hier mehr diskutieren. Oh, R2D2 ist da. Lili, du hast ein Problem. Nee, klingt wie C3PO. Bitte schreib die Frage ins Pad und ich trage sie dann als von dir vor. Irgendwie bringt es überhaupt nichts. R2D2 untergetaucht in einem großen Swimmingpool, so ähnlich klingst du. Aber vielleicht hört sie uns selber auch nicht. Das könnte sein. Das hört sich jetzt so ein bisschen an wie aus irgendeinem Science-Fiction-Film. Vielleicht nachher in der Nachsitzung mal raten, was für einer das war. Ich würde aber trotzdem nochmal den Punkt aufgreifen, den der Joachim vorhin gespielt hat. Es gab ja einige sehr unerfreuliche Vorgänge, um einige politische Meinungsäußerungen, die irgendwie mit der Gesamtpartei in Verbindung gebracht wurden. Fangen wir mal an mit dieser berühmten Fahne, die da in Bochum plötzlich hing. Wie hast du denn das erlebt und wie würde ein solcher Vorgang von dir behandelt? Also ich habe während des Parteitages erlebt, dass da irgendwie was passiert ist. Ich habe auch mal die zwei, drei Beteiligten laufen sehen, aber ich habe das überhaupt nicht als großes Problem wahrgenommen oder überhaupt, dass es da um dieses Symbol ging, um diese Flagge. Also ich bin natürlich auf Parteitagen meistens auch mit verschiedenen Dingen beschäftigt. Ich war wieder mal auf Abbauleiter, da hat man dazwischen auch ein paar Sachen zu tun. Ich betreue die Bundeswebsite, vielleicht weiß das jemand, da haben wir auch so einen Ticker und da habe ich ein kleines Team, wo ich immer mal wieder zumindest schauen muss, dass alles läuft, dass sie gut versorgt sind oder auch mal selber einspringen muss. Also es ist selten, dass ich beim Parteitag einfach nur da sitze und Parteitag verfolge. Insofern habe ich eigentlich das Ding erst wahrgenommen, als der Abbau schon gelaufen war und ich irgendwo auf der Heimfahrt war und irgendwo mal Twitter las, allerdings da auch bloß nebenbei irgendwie im Auto. Und die gesamte Relevanz habe ich eigentlich erst dann hinterher mitbekommen. Prinzipiell finde ich es eigentlich unerträglich, dass wir uns irgendwelchen nicht parteikonformen Symbolen unterordnen sollen und dass da einige meinen, das den anderen überstülpen zu wollen, hat irgendwie überhaupt nichts mit Piratensein zu tun. Danach gab es dann noch zwei weitere Vorfälle. Der eine war eine Entblößung in Dresden und der andere dann ein brennender Gegenstand, der gegen den Zaun der russischen Botschaft in Berlin geschleudert wurde. Und wie würden wir mit solchen Dingen umgehen, wenn du Bundesvorsitzender wärst? Also, man muss damit auf jeden Fall umgehen. Es ist ganz klar, man darf sowas nicht aussitzen. Das darf man auch nicht irgendwie verzögern. Zum Beispiel wäre da sehr schnell eine Reaktion erforderlich gewesen, dass wir das Ding wahrgenommen haben, zum Beispiel Dresden, dass wir die erhobenen Vorwürfe prüfen und nach erfolgreiche Prüfungen natürlich umgehend kommunizieren werden. Sowas könnte da sehr schnell zum Beispiel auf die Website oder auch an die Presse, wenn Anfragen kommen, rausgehen. Gleichzeitig gibt es andere, die sind sehr unzufrieden mit den Reaktionen verschiedener Landesvorstände, weil sie der Meinung sind, dass das nicht ausreichend der deutschen Geschichte Rechnung trägt. Wie kriegt man den Ausgleich zwischen solchen Dingen dann hin? Man dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass ja die ganzen Ereignisse in einem sehr aufgeheizten Umfeld passiert sind. Es gab ja schon vor Weihnachten so verschiedenste Vorfälle und Ereignisse, wo viele nicht mehr so wirklich glücklich waren mit den Dingen. Und das hat sich ja so wirklich gesteigert. Man hat sich irgendwann immer gefragt, hey, ist das wirklich jetzt ein bewusster Plan, die Dinge an die Wand zu fahren oder die eine Seite so nach vorne zu heben, zu liften oder was soll das Ganze überhaupt? Was wäre deine Antwort auf diese Frage? Irgendwie bist du bei mir auch immer wieder abkackt. Ich weiß nicht, ist das bei den anderen auch so? Also gerade habe ich dich nicht verstanden, sorry. Ich habe mich gerade mal neu eingeloggt. Ist jetzt besser? Nicht wirklich. Tja, wir sind wir heute hören bisschen... dich gut. Ah, super. Wie würdest du die Frage beantworten, die du gerade als gestellt beschrieben hast? Jetzt weiß ich nicht, auf welche Frage du dich konkret beziehst, sorry. Warum das so passiert, was da so passiert, was ist der tiefere Grund dahinter, was für Absichten könnten die Beteiligten dabei haben und wie kriegt man die wieder auf einen Weg, wo wir für eine Gemeinsamkeit in der Piratenpartei arbeiten? Das ist eine schwierige Frage. Ich denke leider, dass das inzwischen auch was mit Macht, mit Machtstrukturen zu tun hat, ganz massiv. Und das wird in einem Zusammenhang stehen mit den strukturellen Dingen, die sich da in den letzten Jahren ereignet haben. Durch diese Strukturen ist es leicht möglich, Macht aufzubauen und diese Macht auch zu missbrauchen. Stichwort ist da Transparenz. Und an der mangelt es in vielen Bereichen. Ich glaube, wenn wir da wieder ganz massiv anders damit umgehen, dass wirklich viel mehr klar wird, was wo und warum entschieden wurde und wer beteiligt ist, dass man dann schon in vielen Bereichen vorbeugt, um derartige Machtstrukturen irgendwie sich etablieren zu lassen. Wir reden nachher gleich nochmal über Amtsführung und was für dich Transparenz bedeutet. Es gab aber noch ein Ereignis, das in sozusagen eine Spätfolge dieser eskalativen Kreislaufs da war, und das war der sogenannte Orga-Streik. Dir ist der Vorgang sicherlich bestens bekannt. Wie bewertest du das? Geht das? Kann man das machen? Bestens bekannt nicht, nur insoweit, dass ich da natürlich einer der Unterzeichner bin. Ich wurde 2 Abende vorher angeschrieben, ich weiß gar nicht mehr über welches Medium, ob es jetzt Mail oder Jabba oder Twitter war, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls wurde ich gebeten, da irgendwie mal online zu kommen, ins Mumble rein oder Mumble angeschrieben und reingezogen worden. Und dann habe ich mitbekommen, worum es geht, habe auch mitbekommen, dass ganz extreme Möglichkeiten im Raum standen, dass Leute komplett hinschmeißen oder Systeme halt so abschalten und ihre eigene Leistung oder ihre eigene Arbeit oder Eigentum mitnehmen werden. Und so verschiedenste Dinge wurden da diskutiert, und dann habe ich auch ein bisschen was dazu gesagt. Mir war es zum Beispiel wichtig, dass die Bundeswebsite online bleibt, und da gab es auch nicht viel Widerspruch. Das wurde eigentlich gleich so innerhalb von 2,5 Minuten, glaube ich, akzeptiert und von allen ähnlich gesehen, dass das Ding online bleibt. Und dann, was an dem weiteren Abend und am darauffolgenden Abend an Detaildiskussionen stattgefunden hat, weiß ich eigentlich gar nicht wirklich. War ich auch beim zweiten Abend überhaupt nicht mehr anwesend. Und es ist schwierig. Es ist auch den Leuten dort nicht leicht gefallen, das zu tun. Sie waren sich alle darüber bewusst, dass das auch Konsequenzen haben kann. Sie waren sich auch alle darüber bewusst, dass das nicht ganz ordnungsgemäße Einsatz der Möglichkeiten sind, die sie da selber haben als Admins und so weiter. Und die haben das alles nicht leichtfertig getan. Allerdings haben die genau diese Situation gesehen. Und interessanterweise ist es jetzt nicht eine Aktion von irgendwie diesem einen Flügel oder eine Aktion von diesem anderen Flügel, sondern da sind eigentlich beide Flügel oder Leute, die beiden Flügel nahe stehen, zusammengekommen und haben gesagt, hey, jetzt ist irgendwie Maß so dermaßen nicht nur voll, sondern auch bereits überschritten. Wir müssen irgendwo mal einen Warnschuss, sage ich jetzt dazu, mal setzen, um klarzumachen, so können wir nicht weiter tun. Und so kann man das eigentlich auch ein bisschen als Hilferuf interpretieren, denke ich. Da haben ja ganz viele Leute gesagt, hoppala, für einen Admin ist das ein Sakrileg. Also sowas kann man auf gar keinen Fall machen als Admin. Der Ausnahmesituation geschuldet und sozusagen ein Hilferuf auch angesichts anderer Äußerungsmöglichkeiten oder wirklich Sakrileg? Das muss jeder für sich selber entscheiden. Es kommt auch immer auf die Stufe an. Es gibt ja Admins der unterschiedlichen Tools. Ich bin auch irgendwo Admin vom WordPress, von unserer Bundeswebsite und von so Dingen unter anderem. Und ich kann zum Beispiel keinen Server abschalten. Ich könnte halt WordPress irgendwie derart verändern, dass dann nur noch Quatsch rauskommt oder alles dunkel wäre oder so. Klar, und Das ist ein bisschen, also wie gesagt, wo man das genau verortet. Ich denke auch, die Leute haben relativ vernünftig agiert. Es ist ja auch nicht so, dass der Bundesvorstand vorab nicht informiert wurde und angeblich, nee, die Storys lassen wir jetzt, angeblich gab es ja da auch irgendwelche anderen Dinge, dass da sowieso mehr Leute vorher ab schon Bescheid wussten und so weiter. Und dass da die IT nur instrumentalisiert wurde, glaube ich allerdings alles nicht, sondern es war wirklich so ein Zeichen, um zu sagen, hey, es reicht, jetzt müssen wir uns wieder an den Tisch setzen, müssen mal die Dinge, die da im Raum stehen, aus der Welt räumen und dann wieder vernünftig weitermachen. Wenn zu diesen Themen keine Fragen mehr am Saalmikrofon sind, dann doch, der Wolf hat eine Frage. Genau. Hallo Bernd, wir hatten uns ja schon mal früher im Mumble gesehen, jetzt auch so als Kandidaten. Ich wollte dich einfach fragen, weil ich habe Gerüchte gehört und Gerüchte mag ich nicht, deshalb frage ich dich jetzt direkt. Du hattest mit dem Statement, außer dass du um Unterstützung gebeten wurdest, nichts zu tun. Ich bin noch nicht 100% auf dem Plan. Welches Statement meinst du jetzt gerade? Da gab es mehrere in den letzten Monaten. Ach so, ich meine im Kontext mit dem Orga-Streik, da war ja dann auf der Webseite ein Statement zu sehen. Und so wie ich dich jetzt verstanden habe, hast du einfach nur deine Unterschrift gegeben. Also an dieser veränderten Version vom zweiten Abend habe ich nichts mitgeschrieben. Ich glaube, ich habe das noch nicht einmal durchgelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich am Tag vorher mich ja informiert habe und auch gesagt habe, okay, ich bin dabei, weil ich war auch sehr, sehr glücklich eigentlich, dass sie mich einbezogen haben, muss ich ganz ehrlich sagen, und mir nicht einfach die Website vor der Nase abgedreht haben. Ich bin für das Ding beauftragt und damit auch fühle ich mich in irgendeiner Weise verantwortlich und die haben da ihre Verantwortung gegenüber diesem Job irgendwie gewahrt und dann war es für mich auch klar, dass ich das erstmal in der Art mit unterstütze und ich habe mich, glaube ich, so als allerletzter irgendwo, bevor das veröffentlicht wurde, noch schnell in das Pad eingetragen, aber die letzte Version auch gar nicht mehr durchgelesen. War auch gar keine Zeit dafür. Ist deine Frage da jetzt halbwegs beantwortet? Ja, bin ich sehr zufrieden mit. Vielen Dank. Eddie. Der Robert war vor mir. Robert. Ja, ich habe eine Nachfrage zu den Gates. Du hast gesagt, man kann dagegen steuern als BUFO, auch mit Transparenz arbeiten. Ich würde gerne eine Einschätzung von dir hören zum Mollygate und vielleicht warst du vorgestern im Mumble bei der Kandidatenbefragung. Im Nachgang dazu gab es eine sehr ausführliche Diskussion zum Thema Gewalt. Und zwar ging es da auch um sehr speziell um das Thema Entglasen von Schaufensterscheiben von Banken und zum Vandalismus gegenüber Autos mit der Marke Mercedes. Vielleicht warst du dabei. Hast du eine Meinung dazu? Nee, da war ich nicht dabei. Allerdings braucht man da auch nicht lang um irgendwas rumreden. Wir sind eine Partei. Wir sind eigentlich ursprünglich mal sehr stolz drauf gewesen und haben das Grundgesetz sehr hoch gehalten. Und eine Partei hat politische Mitwirkung irgendwo zu organisieren und nicht irgendwelche gewalttätigen Aktionen. Also im Namen der Partei irgendwelche Dinge tun, egal ob es Deutschlandfahnen an Autos knicken und Zettel hinhängen. Oder irgendwelche Fahrzeuge von Mercedes, wobei dieser alte Klassenkampf längst hoffentlich überwunden ist, aber scheinbar nicht in allen Köpfen, sind totaler Quatsch. Und mit Mollys irgendwo hinwerfen, das hat früher der Schwarze Block bei irgendwelchen Demonstrationen gemacht, aber das macht eine politische Partei und die Piraten hoffentlich nicht. Eddie. Ja, mal gucken, ob ich die Frage jetzt richtig formuliert kriege. Also es gibt jetzt so einen neuen Antrag und da steht drin, dass zum Beispiel, dass Fußballfans, die den zum Beispiel dann eine Deutschlandfahne hießen oder Deutsch, also die deutschen Kennzeichen hätten, die wären dann automatisch nationalistisch veranlagt und würden dann Probleme bringen. Ich kann das nicht sehen. Ich frage mich auch langsam mal, wieso kann man den Leuten nicht so eine Fußball-Weltmeisterschaft einfach ihren Spaß lassen? Die Engländer, sie haben auch sehr oft in Köln, wenn die zum Fußball kommen, die packen auch einfach ihre England-Fahne aus. Ich habe auch noch gar kein Problem damit, selbst wenn wir das Spiel verlieren würden. Wieso muss man denn immer alles so problematisieren? Und ist das überhaupt noch an sich mit der Meinung einer Piratenpartei zu decken, solche Anträge? Ja, also ich weiß nicht, warum man das so machen muss. Da kann ich dir nur zustimmen. Ich habe gerade in meiner Ausführung davor auch schon erwähnt, dass ich es ziemlich daneben finde, dass man da die Fahnen an den Autos knickt. Ich bin alles andere als ein Fußballfan. Ich würde mir auch keine dieser Fahnen an einem Auto oder an mein Häusle oder sonst wohin hängen. Garantiert nicht. Da hätte ich eher ein Problem damit. Allerdings diese Methode, hey, du bist nicht weit genug bei mir am Standpunkt, also bist du automatisch auf der Seite der Arschlöcher. Das ist ein Standpunkt, der ist grundsätzlich total daneben. Und das sind eigentlich alles Dinge, die sehr oft eben dieser Macht, diesem Machtprinzip geschuldet ist, das früher schon so eigentlich angewandt wurde. Teile und herrsche. Und damit bekommst du eine Gruppe irgendwie im Griff. Und genau das passiert mit den Piraten. Wir waren eine derart relevante Kraft. Ihr müsst euch überlegen, dass wir, ich glaube, die sechstgrößte politische Kraft in Deutschland waren. Deutschland als weltweit relevante Industrienation und so weiter. Mit einiges an Einfluss. Und da waren wir die sechstgrößte politische Kraft. Und diese Kraft hatte auf einmal 10, 11, 12% in den Umfragen. Und diese Kraft hat frecherweise Ideen im Programm stehen. Und zwar in so einer Fülle, dass es wirklich einen gesellschaftlichen Wandel erzeugen könnte. Wir haben verdammt gute Ideen drin. Und diese Ideen, die greifen Milliardenmärkte von Konzernen an, die wir in unserem Programm haben. In allen möglichen Bereichen, im Bereich der Urheber-Content-Industrie brauche ich es euch nicht sagen, da ist es vielen bewusst, aber auch in anderen Bereichen, Versicherungsindustrie, Energiewirtschaft und so weiter, gefährden unsere programmatischen Ansätze Milliardenmärkte. Glaubt irgendwer in diesem Raum, dass die deutsche Wirtschaft, um sie mal so zu bezeichnen, sich's nochmal gefallen lässt, dass ein milliardenschwerer Umsatz und Gewinnbringer wie die Atomkraft von einer politischen Kraft wie die Grünen, die daherkommen, als chaotischer Haufen aus dem Land getrieben und vernichtet werden darf, ohne dass die da aktiv werden? Die haben Thinktanks, die haben im Hintergrund Stiftungen mit sehr viel Geld, die haben sehr viel Connections, die haben Vordenker, die haben schlaue Leute, die bekommen sehr viel Geld jedes Monat, sich nur solche Gedanken zu machen. Und ich bin mir absolut sicher, dass derartige Gedanken gedacht wurden und auch umgesetzt wurden, um bei uns Keile reinzutreiben, um uns derart unmöglich zu machen, dass wir garantiert mit unseren Ideen keinen sinnvollen Nährboden hier finden. Und das ist eigentlich verdammt traurig, insbesondere weil wir eigentlich die Zukunftsfähigkeit von Deutschland auf den Weg massiv schädigen. Bernd, ich danke dir für deine Antwort. Hatte ich zwar nicht so genau gefragt, denke ich öfters auch. Die Frage ist ja immer, wenn so gegen eine Partei geschossen wird, da dachte ich mir auch, die Piratenpartei hat auch fast alles von der Großindustrie angezählt. Das sind mal so Gedanken, die hat man dann mal abends. Und dann denke ich mir auch, klar. Und es wäre auch nicht das erste Mal, dass dann irgendwelche bezahlten Leute, das gibt's nämlich auch öfters, irgendwo mal dafür, also die machen dann Stimmung und wie weit wir eine Piratenpartei dann solche Leute drin haben, müssen wir uns ja auch mal langsam fragen. Ich bin fertig, danke. Die Leute müssen uns gar nicht wirklich interessieren. Wir müssen ein Ding machen und auch die Leute, die da vielleicht den Einfluss ausüben, denen müssen wir eigentlich die Ideen wirklich vermitteln, weil letztendlich beerdigen sie mit der Methode, die sie da tun, die Zukunftsfähigkeit dieser Gesellschaft im Gesamten. Also eigentlich sind das alles riesengroße Chancen und wenn die Leute jetzt endlich anfangen, wirklich mal nach vorne zu schauen und nicht nur immer in den Rückspiegel zu gucken, dann würden sie auch erkennen, dass da Riesenmärkte auf sie warten, wo noch viel bessere und viel schönere Umsätze laufen und das sogar mit einem globalen Markt im Endeffekt. Also auch da bin ich jetzt halt nicht falsch verstanden, das war vorhin vielleicht eine klärende Ausführung, aber das sollte keinerlei Feindbilder irgendwo schaffen, sondern es sollte eigentlich auch motivieren, die Leute mit ins Boot zu holen und an einem besseren Ding zu schrauben. Im Jürgo schläft. Wer? Na, du, jawohl, bitte. Nein, schlaf. Also es ist viel gesprochen über diese Probleme, die wir in der Partei haben. Und es gibt in der Partei Bestrebungen, eine kleine Gruppe, die sagen also in Halle müssen wir gucken, dass die Lauten, also die Sachen, die Leute, die es kritisch sehen und die Leute, die sagen, also diese Vergangenheit, also müssen wir irgendwie aufarbeiten und ist egal wie. Und wenn es sein muss, mit einem Ende mit Schrecken, wie ein Schrecken ohne Ende. Und dann gibt es also diese kleine Gruppe, die sagen, nee, bloß, und die machen auch bloß nicht, und die machen auch Pläne. Wie können wir die Lauten in Halle fernhalten und die Leisen nach vorne bringen, dass die ihre Meinung sagen? Also die Kritischen rauslassen, die unkritischen Leute vorne holen. Bist du der Meinung, das wäre richtig so? Und da bist du der Meinung, wir sollten da unsere Vergangenheit, die vergangenen paar Monate, so ausdiskutieren, um eine Lösung zu finden? Ich befürchte, dass auch an diesem Wochenende in Halle nicht genug Zeit sein wird, um das wirklich ausführlich zu diskutieren. Da müssten wir wahrscheinlich heute mit anfangen und jetzt Wochenend Real-Life-Treffen machen, dass man die entsprechenden Leute auch wirklich mal an den Tisch zusammen bekäme und dann ausreichend Zeit ist. Wie man in irgendeiner Art darauf hinwirken könnte, wer da wie anreist oder wie sich dann verhält, glaube ich, ist praktisch unmöglich. Ich weiß auch gar nicht, ob das gut wäre. Wichtig ist eigentlich, dass man an das Feeling wieder in die Partei reinbringt. Und das ist das, was ich eingangs gemeint habe, dass man eigentlich wieder so ein gemeinschaftliches Ziel formulieren müsste. Und wenn man dieses Ziel hat, dann ist es auch viel leichter, zusammen einen Weg zu gehen. Wolf. Dankeschön. Bernd, ich teile deine Gedanken dazu, dass es durchaus Menschen gibt, auch Menschen mit Geld, die das Programm der Piraten nicht gerne lesen und Interesse dran haben, uns zu stören in unserem Tun. Was ich dann interessanter fände, ist, hast du dir auch Gedanken gemacht, was wir denn machen können, wenn wir davon ausgehen, dass es Leute gibt, die kein Interesse dran haben, dass es bei uns konstruktiv funktioniert, wie wir uns wehrhaft zeigen können, also dafür sorgen können, dass diese Methoden nicht funktionieren. In sehr vielen Bereichen hilft da wirklich, helfen da Strukturen, die offen sind. Viele sehen die offenen Strukturen als Problem. Ich sehe die offenen Strukturen eigentlich als Lösung, weil man dann Dinge nicht im Geheimen, im Hintergrund machen kann. Und diese Transparenz der Vorgänge, die ist, glaube ich, in vielen Bereichen sehr, sehr wichtig. Weil vorhin, glaube ich, schon mal die Frage kam, Transparenz endet da, wo es irgendwo in die Privatsphäre reingeht, wo es irgendwelche Mitgliedsdaten und so weiter betrifft zum Beispiel. Bernd, du hattest vorhin gesagt, diese Aufteilung irgendwie in sozialliberalen und links oder sowas, das sagt dir nicht so richtig was, das eignet sich nicht so zur Beschreibung der Politik der Piraten. Gleichzeitig hast du gesagt, wir wollen uns den Herausforderungen der Informationsgesellschaft stellen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich dich jetzt danach frage, was sind denn die Kernthemen der Piratenpartei und dann sozusagen nach politischen Ressorts fragen, das könnte überraschend ausgehen. Erzähl mir das doch mal, was du als Kernthema der Piraten identifizierst und in welche politischen Felder das alles Auswirkungen hat. Also prinzipiell fangen wir einfach mal an, so die Geschichten Privatsphäre, Datenschutz, das ist erstmal ganz, ganz relevant im Kern, diese weitergehend über den freien Zugang zu Dingen, Open Access, sagen wir ja dazu. In vielen Bereichen dann natürlich das bezüglich den Netzen, dass die Netze neutral sind, kennen wir ja Netzneutralität, das hat prinzipiell was, dann hat man ja programmatisch in verschiedenen Feldern auch erweitert, mit diesen Infrastruktursachen zu tun, dass die für die Grundversorgung eigentlich für modernes Leben notwendigen sind, dass die eigentlich jedem gleichmäßig zur Verfügung stehen sollten, das heißt einerseits dass er gleichen Zugang haben sollte, andererseits auch die gleichen Nutzungsmöglichkeiten haben sollte, generell bei diesen Infrastrukturen und wir dann dagegen gegen diese Monopole sind. Wir haben aus der Open-Source-Bewegung raus eigentlich lernen dürfen ursprünglich, dass das Problem geistiges Eigentum sehr großes ist, wenn da der Papierkorb und der Verlaufsbalken irgendwo geschützt sind, also dieser ganze Komplex Patentwesen und so weiter. Aber lass mich es anders aufziehen. Im Endeffekt, ich habe vorhin ja schon mal gesagt, hey, Netzpartei, das sind wir und das ist auch sehr wichtig. Und ich habe, glaube ich, in einem Nebensatz gesagt, Internetpartei vielleicht sind wir nicht wirklich oder nicht mehr, weil auch eine Partei macht eine Evolution letztendlich durch. Und für mich stellt sich das eigentlich immer so dar, dass die Piraten, auch die ITler speziell, mit ihren Tätigkeiten eben einerseits übers Internet vernetzt, andererseits diese Netzgemeinschaft sowieso ganz anders sozialisiert wurde, gar nicht diese Grenzen und alles hatte, dass die eigentlich so eine Vorhut von einer Bewegung sind, die weltweit in sehr vielen Bereichen relevant wird. Und diese relevante Änderung ist eigentlich immer so ein Netzwerk, sind Netzwerkstrukturen, sind Vernetzungen. Und wenn wir dann mal hinschauen, wo eigentlich die Knackpunkte hier im Land sind politisch, und da kommen wir jetzt auch zu dem Thema von wegen liberal oder links oder sozialliberal oder so, weil sie ja dann immer sagen, hey, das Programm ist aber total liberal, und die anderen sagen, hey, das ist aber total links. Nee, es ist beides. Es sind nämlich Antworten. Es sind Antworten für eine veränderte Welt, und zwar für eine Welt, die global vernetzt ist. Und wenn man sich genauer hinschaut, wo ist die Welt vernetzt? Die ist nicht nur im Internet irgendwie über Facebook, YouTube und irgendwie Twitter vernetzt, sondern die Wirtschaft ist vernetzt, massiv. Der Handel ist vernetzt, massiv. Ich, wenn jetzt irgendeine Elektronik-Gimmick brauche, bestelle mir das in Hongkong und hab's in, keine Ahnung, 1-2 Wochen hier liegen. Die Produktion ist weltweit vernetzt. Die Konzerne konkurrieren an mit einzelnen Fabriken in unterschiedlichen Ländern. Gegenseitig spielen die Leute aus. Und dieser gesamte Umbruch hat eigentlich bis jetzt in fast allen Bereichen stattgefunden, bis auf bei der normalen Zivilgesellschaft. Die normalen Bürger agieren so noch wie im letzten Jahrhundert oder im letzten Jahrtausend genauer genommen. Und die sind noch sehr schlecht vernetzt. Und die ganzen Folgen dieser globalen Vernetzung der ganzen verschiedenen Bereiche, das sind eigentlich die Gründe dafür, warum wir Probleme mit dem Arbeitsmarkt haben, mit dem Rentensystem, mit dem ganzen sozialen Absicherungsding und so weiter. Und darauf haben wir eigentlich ein sehr gute Antwort und ein sehr gutes Programm formuliert. Also wirklich nicht rechts, nicht links, sondern vorne? Ja, wenn für dich vorne die Zukunft ist, dann ja. Das heißt, unser BGE hat tatsächlich was mit Internet zu tun. Ja, ganz massiv. Und ich kann das auch gerne erläutern. Da sind wir nämlich bei Erwerbsbiografien. Wenn man sich anschaut, gehen wir mal 10.000 Jahre zurück, um es ein bisschen zu übertreiben. Da konnte jeder eigentlich für seinen Lebensunterhalt, für seinen Lebensverlauf noch alles selber herstellen. Er ist in den Wald gegangen, hat irgendwelche Äste genommen, er hat irgendwelche Steine genommen, hat sich irgendwelche Waffen oder sonstigen Dinge, Tools draus gebastelt und konnte damit glücklich sein Leben fristen. Wenn wir jetzt halt weitergehen, irgendwann gab es die arbeitsteilige Gesellschaft, Ägypten und einen Rucksack, da kam dann Schrift und alles Mögliche auf, Handwerkertum. Das ging weiter, auch immer wieder Unterbrechungen. Ich will es nicht zu lang machen. Jedenfalls heute, wenn ihr euer Notebook oder irgendein Handy anschaut, da sind Leistungen von tausenden verschiedenen Gewerken drin. Jeder macht hier noch einen Schnipsel Code oder tut irgendeine Materialgeschichte für einen Bohrkopf vom Erdölbohrer im Prinzip von der Plattform entwickeln und so weiter. Und durch diese extreme Aufteilung, diese Arbeitsteiligkeit, verändern sich die Erwerbsbiografien auch automatisch, weil man einfach mal im Leben irgendeinen Teil beiträgt und dann dazwischen mal vielleicht nichts beiträgt oder irgendwelche Wechsel hat, diese geschlossenen Erwerbsbiografien, dass man irgendwann mal einsteigt bei Opel am Band und mit 65 aufhört am Opel-Band oder so, die gibt's einfach nicht mehr. Und da braucht man natürlich eine andere Art von Absicherung, weil man hat ja die Produktivität, man hat ja, wie gesagt, auch die ganzen Möglichkeiten und auch das Sozialsystem, und das will man ja auch irgendwo erhalten. Und da muss man einfach schauen, wie kann man das ganze Ding finanzieren und wo kann man da einen Ausgleich finden, dass es die Existenz gesichert ist von den einzelnen Leuten. Und wenn man den zweiten Ansatz jetzt gerade bei Hartz IV, was du erwähnt hast, nehmen will, ich denke, jeder liberal denkende Mensch sollte eigentlich die Bedingungen, wie das da stattfindet, ich kenne es leider nur zum Glück nur vom Hörensagen, aber wie da so in der Privatsphäre, in der eigenen Wohnung rumgeschnüffelt werden kann, das ist eigentlich unerträglich. Von der Basis allein braucht man nicht weiter diskutieren. So, wir haben jetzt ganz viel über Politik geredet. Die Sami hat, glaube ich, noch eine Frage zur Politik, und dann müssen wir zur Amtsführung überschwenken. Ja, jeder, der in den BUFO geht, ist ja auch politisch, und wir sind es auch. Bernd, das ist eigentlich die logische Folgerung auch dem, was du vorhin schon gesagt hattest über Netzpolitik und alles drumherum. Und jetzt noch deutlicher, was hältst du vom BGE? Ja, also irgendwie hat man gerade das Thema eigentlich schon fast angeschnitten. Ob man das jetzt BGE schimpft oder irgendwie anders, ist mir eigentlich relativ egal. Ich habe mich vor langen Jahren, es ging 2009 schon hier in Thüringen los, angefangen zu diskutieren, damals mit Hendrik, dann später mit Willen ganz massiv, wie wir das ganze System verändern können. Wir haben einerseits ein Steuersystem, das ist unerträglich nervig und kompliziert und ungerecht, und wir haben auf der anderen Seite die unerträglichen Geschichten mit Hartz IV, und da braucht es eine Lösung. Und dann hat man die Idee, dass man da so eine Flat Tax nehmen, damit wir es ganz einfach machen. Nur Flat Tax ist ja nicht irgendwie wirklich sozial, sondern die starken Schultern sollen ja mehr Last tragen als die schwachen Schultern. Also hat man da noch ein paar Überlegungen angestellt. Letztendlich hatte ich es mit Simon dann geschafft, dass wir ganz einfache Formeln machen, die ja dann auch Grundlage für ein Berechnungsmodell, glaube ich, der Sozialberaten worden ist, dass man einfach sagt, hey, möglichst einfaches Steuersystem, und jeder kriegt einfach das, was er für eine normale Existenz braucht, auf die Hand, und die Kombination daraus ist sozial irgendwie verträglich und funktioniert. Und ob man das jetzt BGE schimpft oder irgendwie anders, ist egal. Man braucht auf jeden Fall eine gesellschaftliche Antwort auf diese Veränderungen, die ja überall stattfinden und wahrzunehmen sind und sich in vielen Bereichen auch gerade in Deutschland noch verschärfen werden. Ich denke da an den Strukturwandel, der da kommt durch die Metropolisierung, also die Abwanderung aus den Ländern in die Metropolen. Da wird es gerade in dem Bereich noch massiv Verschärfungen geben, und da ist BGE eigentlich eine sinnvolle Antwort. Ja, danke. Ich kam drauf, weil ich heute nun auch noch gelesen habe, wie unsere Rüstungsexporte aussehen, und da hängen 300.000 Arbeitsplätze dran. Und das ist dann immer das leidige Argument, wie wir finanzieren, dass in anderen Ländern Diktaturen und Unrechtsregimen das Volk abgeschlachtet wird dank unserer Waffen, ist mir sowieso schleierhaft. Aber das wäre zum Beispiel mit ein Grund zu sagen, wir können nicht mehr davon ausgehen, dass Arbeitsplätze gerettet werden müssen, denn bei dem Vormarsch der intelligenten Maschinen geht das sowieso nicht. Also ich wäre schon daran interessiert, dass jemand, der dann auch BUFO ist und auch mit Politik macht und sie eben auch mitgestaltet und nicht immer nur wiederkäut, was die Basis sagt, sondern mit der Basis gemeinsam etwas erarbeitet, dass wir doch ganz gezielt darauf hingehen, wärst du da mit dabei, einen BGE auch wirklich mal konsequent zu verfolgen. Wir fordern ja eine Enquete-Kommission, aber so weit sind wir noch lange nicht. Aber sowas vielleicht bei uns zu machen und das dann auch wirklich sauber zu machen, damit man nicht nur immer sagen kann, wir wollen das BGE, sondern auch, wie soll das denn überhaupt passieren, und das auf einer sachlich möglich klaren Basis. Wärst du dazu bereit? Also ob wir jetzt innerhalb der Partei irgendeine BGE etablieren können und da irgendwelche Dinge bezahlen, wage ich zu bezweifeln, aber ich glaube, so hast es du auch gar nicht gemeint. Nein, habe ich nicht so gemeint. Dachte ich mir fast, war aber fast, also man hätte es auch so falsch verstehen können. Auch die Möglichkeiten der Gesamtpartei sind da natürlich begrenzt. Es ist immer Sache der Leute, die da mitmachen, um Modelle zu entwerfen, Modelle durchzurechnen. Michael Ebner hat da vor Jahren mal was durchgerechnet, der weiß, wie viel Arbeit es ist. Ich habe auch mal zeitlang versucht, an Daten ranzukommen, ist gar nicht so einfach. Und da muss man sich andere gesellschaftliche Verbündete auch suchen für das Thema. Und das sind dann aber wieder Dinge, die kann man natürlich im Vorstand auch forcieren. Das ist sowieso ganz wichtig, dass wir für unsere Themen gesellschaftliche Verbündete suchen, um sie umzusetzen. Da fallen mir verschiedenste Bereiche ein, wo das eigentlich sehr sinnvoll wäre. Nicht jetzt nur das BGE Datenschutz ist, und so ist da zum Beispiel auch ein ganz nettes Thema dafür. Ja, danke. Der Planet Fox, und dann würde ich gerne zur Ausführung kommen, weil ich im Chat bereits ermahnt werde, dass ich konkrete Fragen da nicht stelle, und da müssen wir natürlich unbedingt dieses Themenfeld müssen wir unbedingt noch abgrasen. Planet. Ich hoffe, ich stocke nicht, weil ihr stockt die. Ich habe nur eine kurze. Ich habe ein bisschen Angst, Bernd, weil du sehr viel tust. Ich habe Angst, dass wenn du Bundesvorstand als Missvorstand Vorsitzende sitzt, dass du dann für andere Sachen weniger Zeit hast, eventuell. Würde ich mal gern wissen, was du dazu sagst. Ob du sagst, ich kann das genauso weiterhin so alles abdecken, weil ich so viel Zeit habe. Oder wie siehst du das? Ja, also deine Angst teile ich natürlich nicht. Ich würde jetzt sagen, deine Angst ist meine Hoffnung. Wenn ich im Bufo bin, werde ich bestimmt einige Dinge nicht mehr tun. Ich werde vermutlich nicht jeden Tag irgendwie parat stehen, um egal, früh um 7 oder nachts um 12 PMs oder andere Dinge zu veröffentlichen oder freizugeben, was ich im Moment eigentlich rund um die Uhr tue und auch mich reinklicke und auch irgendwie bearbeite, wie irgendwelche Tickets und irgendwelche Kommentare und irgendwelche anderen Dinge. Und insofern denke ich, ich werde da auf jeden Fall ein paar Sachen bleiben lassen, falls ich da antrete und falls ich dann auch noch gewählt werden würde. Andererseits, wir haben so viel Piraten und wir müssen die motivieren. Das kann der Vorstand nicht alleine tun, die Arbeit hier und die Motiviererei sowieso nicht. Aber wir ganzen, wir alle können irgendwie so ein Ziel irgendwo uns suchen und das kann man dann wieder versuchen zu erreichen. Und ich denke, bei vielen kommt die Motivation zurück, auch ihnen einfach sagt, hey, das ist dein Bereich, da hast du die Verantwortung und da kannst du dich auch ausleben und hast auch die entsprechenden Freiheiten, Dinge zu tun und nicht alles weisungsgebunden von oben passiert und man für jeden Pieps irgendwo hier 2 oder 3 oder sonst wie viel formale Freigaben für irgendwas braucht. Also ich denke, wir sollten ein bisschen Mut haben, wir sollten auch ein bisschen Vertrauen entgegenbringen und dann funktioniert es schon auch, dass wir wieder mehr Leute motivieren, Arbeit in die Partei reinzustecken. Das ist ja alles ehrenamtlich. Und wir konkurrieren ja da jeden Abend bei schönem Wetter zum Beispiel mit dem Badesee. Und das muss uns allen klar sein. Ich glaube, Bernd hat dich gerade versucht, als Kommentarmoderator für die Bundeswebsite anzuwerben oder so. Paul. Ja, Bernd, also meine Frage ist dahingehend, wie siehst du die Arbeit der AGs, insbesondere der AG Wirtschaft und Finanzen? Respektierst du das, was da ausgearbeitet worden ist und so weiter? Teilst du da auch die Visionen, die zum Beispiel jetzt hier zum Beispiel an der AMT Arbeit, der ja auch hier in den Zuhörern ist und so? Oder ich habe dich ja nicht so oft in der AG Wirtschaft und Finanzen da gesehen. Hast du das mitbekommen? Nee, die AG Wirtschaft und Finanzen habe ich in letzter Zeit weniger verfolgt. Auch manch andere AG nicht mehr so stark. Manche sind auch sehr inaktiv. Ich finde AGs ganz toll. Ich habe mehrere von diesen gegründet. Ich habe vor über 5 Jahren die AG Umwelt hier in der Piratenpartei gegründet und habe mir dann irgendwie Mitstreiter gesucht und haben uns dann sehr die Köpfe eingeschlagen und haben sehr konstruktiv irgendwann gearbeitet und haben auch geschafft, Dinge ins Programm zu bringen. Und das ist das Relevante. Als Bundesvorstand, wie auch als Mitglied oder als sonstiger Amtsträger oder Beauftragter, ist man eigentlich immer an dieses schöne, nette Programm und an sonstige Beschlüsse gebunden. Und was AGs erst einmal machen, was noch nicht im Programm steht, hat natürlich auch keine Bindekraft. Es ist manchmal sehr naheliegend, manchmal fußt es auch natürlich ganz direkt auf schon erfolgten Beschlüssen. Da fällt es dann auch leicht, in die Richtung zu gehen. In anderen Fällen fällt es weniger leicht, aber relevant ist an erster Stelle erst einmal das Programm. Bernd, lass uns ein bisschen über Amtsführung reden. Der Planet hat es schon kurz angesprochen. Es ist schon ein gewaltiger Aufwand als Bundesvorstand. Ich weiß, was du sonst so alles machst. Wenn du davon die Hälfte nicht machst, hast du genug Zeit. Aber das ist dir selbstverständlich klar. Ja, also wenn ich die Hälfte nicht mache, habe ich natürlich viel mehr Zeit. Das ist mir schon klar. Und im Moment fange ich früh um 7 an, eigentlich mich normal erstmal um Piraten zu kümmern. Und ich nehme mir seit längerer Zeit vor, hey, ich mach's nur eine Stunde und ich schaff's fast nie, dass es bei einer Stunde bleibt. Meistens sind es 2 oder 3, bevor ich dann jetzt zur Zeit zumindest schaffe, andere Dinge zu machen. Es drücken zum Beispiel Steuererklärungen und sowas. Ich bin ja selbstständig eigentlich. Und da muss ich halt manchmal auch ein paar andere Dinge machen. Außerdem ist Sommer. Wir haben das Wort Transparenz vorhin schon mal irgendwo am Rande liegen lassen. Erzählst du mir, was du unter diesem bei den Piraten ja sehr oft verwendeten Wort genau verstehst? Ja, also jetzt natürlich nicht allgemeingültig, aber zumindest für das, was jetzt für die Arbeit relevant ist und auch für die weiteren Bereiche innerhalb der Partei, ist eigentlich Transparenz erst einmal das soweit klar zu machen, dass man weiß, was in dem Laden hier passiert, um es mal flapsig auszudrücken. Das heißt, es ist eigentlich sehr interessant, was an Informationen reinkommt, von wem die kommen und dann, wie der Weg mit diesen Informationen ist, dass man da umgeht damit, wer das bearbeitet oder wohin das fließt und wie dann da eine Entscheidungsfindung zum Beispiel stattfindet. Und das sind so Dinge, die möchte ich eigentlich, dass die, wenn jetzt irgendein Beschluss, nehmen wir einen netten Beschluss über 10.000 Euro für eine SG-Bildung, da möchte ich eigentlich die Grundlagen des Beschlusses kennen, da möchte ich eigentlich wissen, an welcher Stelle irgendwie mit wem über was speziell gesprochen wurde, und ich würde es total klasse finden, wenn das einfach in öffentlichen Sitzungen stattfinden würde, dass man sagt, hey, heute Abend müssen wir mal über das Problem reden, wir haben hier einen Haufen von Piraten, die machen dieses Vorhaben, das Vorhaben ist ganz toll und die brauchen dafür Geld und jetzt müssen wir mal drüber diskutieren, und dann wird eine Stunde diskutiert notfalls, wenn es sein muss, und dann hört man Pro und Contra und dann hört man von anderen, hey, aber bei uns, wir bräuchten 200 Euro, die kriegen wir nicht und so, das Übliche. Und weißt, dass diese Vorgänge einfach nachvollziehbar sind, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, dieses Nicht-Nachvollziehen-Können von so verschiedenen Dingen hat viel an Streit, an Ärger, an Frustration und jetzt natürlich auch an negativer Energie produziert, die sich vermutlich dann irgendwann in Halle heftig entladen werden. Halle, da sagst du was. Right of Parley. Bernd, wenn ich richtig verstanden habe, bist du ja nicht damit einverstanden, wie dieser Beschluss jetzt zustande gekommen ist. Würdest du den sozusagen einfrieren und diese Entscheidungsfindung nochmal dann ordentlich machen? Die Frage auf der Ebene möchte ich eigentlich gerade gar nicht beantworten, weil da eine wesentlich wichtigere Ebene davon berührt wird, und zwar die Ebene der Finanzen. Auch der Schatzmeister ist extrem politisch, haben wir vom Dirk eingangs erwähnt bekommen. Und wenn ich mir anschaue, wie die Finanzen der Partei ausschauen, wenn ich mir ansehe, wie der Verlauf der Einnahmen im Moment ist, wenn ich mir überlege, wie die Parteienfinanzierung irgendwann ausschaut, dass wir vielleicht irgendwann auch Rückzahlungen machen müssen, würde ich erstmal sagen, hey, der gesamte Haushaltsplan muss mehr oder weniger eingefroren werden, muss überdacht werden, wie viel von den, ich glaube, 10 Angestellten wir in welcher Art, wann, noch wie lange finanzieren können, neben den anderen Kosten, die wir ja so dringend zu tragen haben für IT, für alle möglichen anderen Dinge, die wir pflichtmäßig tun müssen. Und dann müssen wir erst mal schauen, wie verteilen wir die Gelder, und dann kann man irgendwann mal entscheiden, hey, für die SG XY haben wir das zur Verfügung oder jenes Geld. Also ich könnte jetzt nicht einfach blauäugig sagen, das Geld ist vorhanden und es macht uns überhaupt keine Sorgen, irgendwie da nochmal 5.000 oder 10.000 Euro einer anderen SG hinterher zu werfen. Das mit dem Geld ist ja schon irgendwie ein Punkt. Trotzdem habe ich hier zum Thema Amtsführung ganz, ganz viele Wortmeldungen im Pad, die ich gerne mal, vor allem bei den Leuten, von denen ich weiß, dass sie nicht ans Mikrofon kommen, leider, mal vorlesen möchte. Du stehst bei der Landtagswahl in Thüringen auf Listenplatz 2. Nehmen wir mal an, das klappt im September. Wir könnten ja auch mal wieder in einen Landtag einziehen. Das wäre dann auch für einen Bernd zu viel, beides zu machen, oder? Weiß ich nicht. Ich denke, für die Piratenpartei insgesamt wäre der Einzug in Thüringen oder auch die 2 oder 3 Einzüge auch in den anderen Landesparlamenten, wo Wahlen stattfinden werden im August und im September, eines der besten Signale überhaupt. Also wenn wir in Thüringen, um jetzt das auf die Frage zu reduzieren, in den Landtag einziehen, und bei 5% bin ich mit drin, und ich gehe davon aus, dass wir mit 5 Piraten, also mit 5,5 oder so viel Prozent irgendwie einziehen werden, dann wäre das wahrscheinlich das Positivste, was der Piratenpartei überhaupt passieren kann. Und das bisschen Bufo, das schafft man dann schon auch noch. So wie ich das rausgehört habe, kommt ja für dich auch durchaus das Delegieren von Arbeit und das Übertragen von Verantwortung in Frage in so einem Fall, oder? Du, ich habe in der Partei alles schon im Prinzip irgendwie mal ein bisschen selber gemacht, Und ich gucke grundsätzlich danach, dass ich erst einmal überlege, hey, wer kann die Arbeit erledigen, damit sie ich nicht erledigen muss. Und dann bleibt immer noch irgendwas übrig, das kann ich erledigen. Und dann habe ich noch 1000 Ideen für andere Dinge, die man tun kann. Und da, wenn ich Zeit finde und so weiter. Nee, also wie gesagt, das bis jetzt macht man das offiziell ehrenamtlich neben dem normalen Job. Ich bin Architekt, habe noch keine Erfahrung hier, seit längerer Zeit freiberuflich, und ich habe noch einen kleinen Gewerbebetrieb im IT-Bereich seit 1988, und ich kriege das unter den Hut. Ich habe noch Kinder und ich habe hier einen Hof und ich habe alle möglichen anderen Dinge, und das kriege ich alles unter den Hut. Und wenn dann der Landtagseinzug kommt und der BUFO kommt, dann bleibt halt die Architektur und das IT-Ding komplett auf der Strecke wahrscheinlich erst einmal, und damit sind genug Ressourcen frei. Du hast es schon angesprochen, so ein Bundesvorstand, der ist ja ehrenamtlich unterwegs. Ist das ein guter Zustand, oder sollte der Bundesvorstand irgendwie auch eine finanzielle Vergütung für seine Arbeit erhalten, zum Beispiel, wenn er es sonst nicht machen könnte? Ja, ich habe die Frage schriftlich beantwortet, da ich die schon bekommen habe auf anderen Kanälen für ein anderes Medium dieser Partei. Ist eine schwierige Frage, habe ich da, glaube ich, getippt. Und es wäre schön, wenn wir genug Geld hätten, auch die Bundesvorstände für die Arbeit anständig zu entschädigen. Das wäre sehr herrlich. Leider sehe ich das in der Praxis nicht gegeben. Wir haben, wie gesagt, Angestellte im Bereich der Verwaltung, die wir eigentlich dringend bezahlen müssen, die einfach ganz normalen Job hier machen, Buchhaltung machen oder irgendwelche anderen Tätigkeiten. Und darüber hinaus sind die finanziellen Mittel sehr beschränkt. Und diese Beschränktheit führt dazu, dass der Bundesvorstand nicht entlohnt werden kann. Wir haben ja jetzt eine Möglichkeit vorgesehen, dass er ein bisschen was bekommen kann. Das macht natürlich Probleme. Auch ich bin ja jetzt seit 4 Amtsperioden hier im Landesvorstand, zweimal jetzt als Vorsitzender, und ich weiß, was für ein Aufwand es ist. Ich weiß auch, was für Kosten man damit hat. Also man steckt da deutlich mehr in die Partei rein als diese 48 Euro im Jahr und die Reise zu 1-2 BPDs. Und es ist trotzdem leider theoretisch. Also es wäre wünschenswert, wenn wir jedem Geld geben könnten, aber in der Praxis funktioniert es halt leider nicht. Da fragt jemand nach deiner Vernetzung bundesweit. Gut, könnte ich jetzt da kurz antworten. Nee, ich habe verdammt viel Kontakt zu den unterschiedlichsten Piraten. Ich bin, wie gesagt, seit 2009 hier, nicht nur in Thüringen aktiv, sondern auch auf Bundesebene. Wir haben uns, Hendrik und ich, 2009 überlegt, hey, wir müssen uns besser vernetzen. So Dinge, dass wir jetzt eine Marina Mumble haben, eine Marina Kassel haben, das sind alles Dinge, die auf unsere beiden Köpfe zurückgehen. Letztendlich auch so andere Treffen, die sich dann irgendwo daran angelehnt haben, Pressetreffen und so weiter. Eines der letzten Geschichten, die ich mit aufgezogen habe, ist ja die Vernetzung der 1Vs, falls die jemand mitbekommen hat. Also ich bin derjenige, der seit Jahren versucht, Leute zusammenzubringen, auch Strukturen zu etablieren, dass es einfach definierte Schnittstellen gibt und nicht alles so peer-to-peer am Telefon ablaufen muss. Also ich kenne ziemlich viele Leute in den unterschiedlichen LVs, nicht nur jetzt in der Vorstandschaft, sondern auch so aus der Basis oder von den Leuten, die halt die Orga machen. Gucken wir mal nach vorne, und da stehst du ja auf einer relativ langen Liste, und du hast dich, glaube ich, nur für das Amt des ersten Vorsitzenden beworben, ne? Das heißt, die Frage, könntest du dir auch eine Tätigkeit als politischer Geschäftsführer vorstellen, die würdest du abschlägig beantworten? Muss ich den Spieß einfach mal umdrehen, habe ich auch mehrfach schon getan. Mich hat Sven vorgeschlagen für ein 1V, und für was anderes wurde ich nicht vorgeschlagen, was aber nicht stimmt. Ich habe einen Telefonanruf bekommen, dass ich jetzt auch noch für einen Stellvertretenden vorgeschlagen wurde. Ich habe es aber noch nicht gemacht, dass ich die Wiki-Seite geklickt habe und da irgendwie nachgeschaut habe, ob das auch stimmt, wobei ich davon ausgehe, dass es stimmt. Im Endeffekt, um es abzukürzen, deine Frage, jeder im Bundesvorstand hat eine Stimme und ist erst einmal gleichberechtigt. gleichberechtigtes Mitglied. Der Eins vor ist nicht der König oder der Chef von dem ganzen Laden, sondern der hat nur eine spezielle Funktion. Und die spezielle Funktion hat er primär nicht, weil die Piraten das brauchen, sondern weil es das Parteiengesetz hergibt. Wenn du so nach oben und nach unten auf dieser Liste von Leuten guckst, die da potenziell auch Bundesvorstand sein könnten oder landen könnten, gibt es da Leute, wenn die, also der erste Vorsitzende wird ja zuerst gewählt, nehmen wir an, du wirst gewählt und danach werden noch so ein paar Leute gewählt, hättest du dann ein Problem mit der einen oder anderen Person? Du, man hat immer mit irgendwelchen Personen irgendwelche Probleme und auch auf dieser Liste stehen Menschen, mit denen habe ich schon irgendwelche Auseinandersetzungen geführt. Jetzt nicht irgendwelche Schlammschlachten, sondern Auseinandersetzungen, Austausch. Ich sag und erkläre auch ganz klar, wenn ich irgendwas nicht gut finde oder eine andere Idee habe oder eine andere Meinung habe. Da gibt es verschiedene Leute, das wissen die Leute auch und das mache ich auch nicht irgendwie hintenrum oder so, sondern auch ganz direkt. Und auch mit derartigen Leuten arbeite ich seit Wochen, seit Monaten und seit Jahren zusammen, wenn es um die Arbeit geht. Weißt, also ich kann da ziemlich gut trennen, wenn ich da irgendwie eine andere Meinung habe oder das meine Privatmeinung ist und das dann einfach der Bufo-Job ist, dann sind das schon auch immer zwei Paar Schuhe. Jetzt ist nicht jeder so. Nehmen wir mal an, da wird so ein Vorstand zusammengewählt und man merkt, dass das da vielleicht ein wenig kriselt. Bisherigen Vorständen wurde da öfters mal vorgeschlagen, externe Mediation anzunehmen. Und das wurde komischerweise irgendwie nie gemacht. Wie stehst du zu diesem Ansatz? Ja, also es kommt natürlich immer auf die Situation drauf an und auch natürlich wieder aufs Geld. Prinzipiell kann man sowas machen. Ich würde den Leuten aber erstmal vorschlagen, hey, komm zu mir hier an Arsch der Welt. Ich lade eine Band ein, die spielt in der Scheune. Wir machen ein geiles Wochenende. Dazwischen gehen wir ein bisschen zusammen Mountainbike fahren, bergauf, dass wir schön schwitzen. Und zur Abwechslung gehen wir dann raus zu meinen Bienen. Da zieht ihr euch alle ein T-Shirt an und eine kurze Hose. Und dann gehen wir da mal zusammen raus und machen mal so einen Bienenstock auf. Und ich hole mal eine Wabe raus und die gebe ich euch. Da sind dann ein paar tausend Bienen drauf. Und dann dürfen sie da mal zusammenarbeiten und dürfen mal die Ruhe bewahren und dann klappt es hinterher garantiert besser. Also eher keine externe Mediation. Doch, gerne. Wie gesagt, das kommt auf den Fall drauf an. Aber prinzipiell, dass man erstmal sowas anderes zusammentut, könnte einem neuen Gremium schon auch nur gut tun, denke ich. Ich freue mich schon auf das mit dem Honig. Der Robert möchte eine spannende Frage am Saalmikrofon stellen, wie ich lese. Ja, aber ich breche aus deinem Themenstrang raus. Aber mach nichts. Bundestagswahl und Europawahlkampf, gab es die sowohl eine Strategie, sowohl als auch bei den Plakaten sehr wohl Meinungsunterschiede zwischen den Ländern und dem Bund. Siehst du da auch Probleme oder hast du da Probleme gesehen und was wären deine Vorschläge, um das zu verbessern? Also Probleme, ich glaube, der Haufen an Problemen, die es beim Bundestagswahlkampf im Bereich der Strategie, der Gestaltung gab, aber auch jetzt dann im Wiederholungsfall bei der EU-Wahl, der Haufen an Problemen war so groß, dass mir jetzt gerade gar kein relevantes Maß dafür einfällt, wie ich das gut darstellen könnte. Da muss ich dir 100% recht geben. Wir haben in verschiedensten Gruppen Strategien erarbeitet, es haben sich Leute hingesetzt, haben Zahlen analysiert. Wir haben das gut gemacht und diese Gruppen durften miteinander eigentlich gar nicht kommunizieren. Das wurde immer über einen Schreibtisch gehandhabt und auf diesem Schreibtisch ist letztendlich alles versandes, versackt. Und irgendwelche Leute haben Plakate gemalt und wussten vorher nichts von Strategien und. Das war das reinste Chaos und es haben verschiedenste Piraten verdammt viel dafür getan, dass es trotzdem noch halbwegs gut läuft. Aber das zeigt eigentlich wieder mal, dass da diese verschiedenen linearen Strukturen, die da letztendlich an einem Schreibtisch zusammenliefen, dass die eigentlich zu uns nicht passen, sondern dass wir wirklich anders arbeiten müssen. Und ich präferiere da sehr stark diese Netzstrukturen, wo es viele Schnittstellen, viele Austauschpunkte gibt. Auch Dinge, die sich dann zum Teil selbst organisieren können. Und ich glaube, da kommen dann insgesamt bessere Leistungen raus. Da fragt jemand im Pad, in einer Liste, die der Fragesteller als unsäglich klassifiziert, vom Kompass, wurdest du als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Wie kamen die da drauf und was sagst du dazu? Und vielleicht ergänzen wir diese Frage auch gleich, was erhältst du von speziell dieser Liste? Sorry, ich weiß jetzt gar nicht, auf welcher Liste ich als Verschwörungstheoretiker auftauche. Ich habe neulich so ein Google Docs gesehen, da wurde ich als Marionette bezeichnet und irgendwer hat jetzt am Wochenende festgestellt, dass an mir da gar keine Fäden dran kleben. Und wie schätze ich solche Google Docs ein? Oder nee, genauer gesagt, wie schätzt du die ein? Ich habe da eine relativ klare Meinung. Ja, du, das ist eine normale Aktion, was irgendwelche Piraten grundsätzlich tun, um irgendwelche Tendenzen irgendwo zu etablieren. Manche meinen, dass genug Scheiße fliegen muss, dass irgendwas an den Leuten kleben bleibt. Ich schaue mir das an, ich habe weder Screenshot davon gemacht, noch sonst wie abgespeichert und habe das wahrscheinlich, keine Ahnung, nach 20 Sekunden wieder geschlossen gehabt. Ich habe mir groben Überblick verschafft, ich habe meine eigene Zeile gelesen, habe glaube hinterher getwittert, schön nett, dass ich auch davon erfahre, dass ich die Marionette von Duda sein soll. Und das war's, weißt. Das passt wunderbar, die Frage dazu. Vaku erlebt dich immer sehr ausgeglichen. Kriegt man dich auch mal richtig aus der Ruhe gebracht? Wobei rastest du total aus und das müssen wir nachher aus der Aufnahme rausschneiden oder so. Du meinst, ich sollte jetzt hier mal austicken? Nee, ich bin heute sowieso schon ein bisschen komisch drauf. Ich habe mir heute Nachmittag mal überlegt, ich sollte heute Abend hier nur trollen und ich glaube, da ist irgendwas hängen geblieben. Aber das war nicht deine wirkliche Frage. Deine Frage war, und die kann ich mit Ja beantworten, ja, ich tick auch einmal aus. Ich habe hier, ich denke, im Schnitt einmal im Jahr zum Beispiel über Mumble auch mal Leute ziemlich heftig angemacht, weil es einfach notwendig war. Also ich bin niemand, der irgendwie immer einfach nur irgendwo, ja, keine Ahnung, wie hat's geheißen, ausgeglichen ist. Aber ich habe auch andere Möglichkeiten, mich auszuleben. Und wenn mir da irgendwas auf den Geist geht, wie gesagt, ich kann mich auf mein Fahrrad schwingen, raus zum Bienen fahren, da bin ich sofort in einer komplett anderen Welt. Und wenn es vielleicht heftiger ist, setze ich mich aufs Mountainbike und fahre hier einen Berg hoch, paar hundert Höhenmeter und dann ist auch wieder alles gut. Geht vielleicht dem einen oder anderen auch nicht schlecht. Die nächste Frage schließt direkt daran an. Wir waren ja beide auf der Marina in Kassel. Wie hast du die erlebt und diese Abstimmung unter den Landesverbänden, diese gemeinsame Erklärung, war die ausreichend, war die notwendig? Nee, die war natürlich nicht ausreichend und wir hätten natürlich am Samstag gleich das Ding machen sollen und so weiter. Und die Methoden, die da der Reihe nach dann auch dazu geführt haben, dass im Prinzip, hey, wir haben eine Satzung und auf diesen Paragraph 1 verweisen wir da mal Erklärung, ist natürlich schön, ist auch nett und ist auch nicht verkehrt, aber war auch nicht wirklich der Bringer, um es mal so zu sagen. Aber wie gesagt, da wenn Leute sehr strukturiert und sehr planvoll auch als kleine Minderheit, in dem Fall 3-4 Personen, glaube ich, gegenüber den restlichen 16, wenn ich es so ungefähr richtig im Kopf habe, agieren, sieht man halt, dass auch eine kleine Gruppe, die geschickt agiert, zu Ergebnissen kommt, die sie will und diese Ergebnisse letztendlich der ganzen Gruppe aufs Auge drückt. Immer unter der Voraussetzung, dass man versucht, eine konstruktive Lösung am Ende zu haben und nicht irgendwie eine Eskalation der Dinge. Und wenn Leute damit spielen und spielen können, dann ist es für andere sehr schwer dagegen zu halten. Und das haben wir in Kassel erlebt. So Situationen werden immer wieder vorkommen. Meinst du, die dort zusammengekommene Gruppe hat daraus gelernt und würde sich jetzt vielleicht anders verhalten? Also sowohl die, von denen du jetzt gesagt hast, dass sie mehr von ihrer Ansicht durchgesetzt haben, als im Schnitt das gewesen wäre, als auch die, die sich da ein bisschen haben über den Tisch ziehen lassen? Würde ich erstmal pauschal mit Nein beantworten. Die einen würden es garantiert wieder tun, weil sie ein Eigeninteresse verfolgen und von den anderen sind sie wahrscheinlich zu schlecht organisiert oder zu schlecht informiert, um das wirklich immer wieder wirklich im Bewusstsein zu halten, wie sowas funktioniert. Man darf gespannt sein. Hier stellt jemand eine Frage, die ihm so wichtig ist, dass er fett druckt. Auf welchen Demonstrationen warst du bereits, Bernd? Oh, ich war schon länger nicht mehr auf irgendwelchen Demonstrationen. Ich glaube, letztes Jahr war ich in Frankfurt mit auf der Demo irgendwo, aber es ist halt hier immer das Problem. Ich bin nicht in Berlin und bin innerhalb von 5 Minuten bei irgendeiner Demo, sondern ist mit immer relativ viel Fahraufwand verbunden, aber ich war in meinem Leben schon auf vielen, vielen Demonstrationen. Ich habe auch schon verschiedene selber organisiert und angemeldet. Irgendwann war ich mal in der Schule auch zeitlang Klassensprecher und auch mal kurz Schülersprecher. Und damals hat man schon einige, als Schüler, einige Demonstrationen angezettelt, so richtig mit Zug durch dieses Städtchen und so. Und später gab es ja verschiedenste Demonstrationen, wo man sich mal ja fast sehen hat müssen. Die Zeit in den 80ern, die von SS-20 und Pershing im Endeffekt bestimmt war, von Atomkraftanlagen, von Wiederaufarbeitungsanlagen, von vielen anderen Dingen, Volkszählung und so weiter. Also damals war es schon heiß, was da so mit Demonstrationen abging. Der Robert ist am Mikrofon. Ja, ich bin schon wieder da. Du hast gerade das Marina Kassel Statement recht scharf kritisiert. Ich möchte fragen, wenn man nicht die Leute dort zusammenbringt, keinen Konsens sucht, sondern das rauskommt, wie die erweiterten Marina Kassel Statements und einige Landesverbände, speziell Brandenburg, Sachsen, Berlin, eine andere Meinung haben. Was ist das Ergebnis? Oder wie möchtest du die zusammenbringen? Oder möchtest du die Meinungen unterschiedlich dastehen haben? Wie stellst du dir das Ergebnis einer vernünftigen Marina Kassel vor? Ja, das ist genau die Frage einer vernünftigen. Und das war ja letztendlich, um es ganz, ganz kurz darzustellen, auch ein bisschen der Trick, dass Personen aus den erwähnten Landesverbänden gesagt haben und darauf gedrungen haben und sehr nett dafür gesprochen haben, dass man selbstverständlich nur eine Entscheidung, irgendwie ein Statement rausgibt, nachdem man natürlich beschlossen hat, dass man ein Statement rausgibt, das aber alle befürworten, wo alle damit einverstanden sind und dann natürlich so lange an allen rumnörgelt, sage ich jetzt mal, bis wirklich das butterweichste überhaupt noch mögliche Statement irgendwo da ist, dann macht die ganze Aktion irgendwo keinen Sinn mehr. Das hat ja einen Grund gehabt, warum man da ein Statement machen wollte, sollte. Und im Prinzip, ja, in dem Rahmen, wie es dann passiert ist, hätte man sich fast sparen können. Der Bastian. Ja, man hat mich jetzt gerade nicht auf den Stuhl, weil du hast es nämlich genau richtig beschrieben, diese Symptomatik. Weil du gerade auch gesagt hast, und Brandenburg war da auch, hat da auch was gemacht. Das ist, glaube ich, eine Einzelmeinung gewesen der Vorsitzenden und sie ist ja auch nicht rückgekoppelt worden. Wir werden aber in Brandenburg damit identifiziert. Das sind ja auch Prozesse, die bei uns überhaupt nicht laufen, dass man nämlich rückkoppelt und auch letztendlich mal so sagt, ja, wie ist es denn wirklich? Sondern es wird sehr häufig eine Privatmeinung vertreten. Hast du eine Lösung dafür, wie wir das verbessern können? Ja, durch die Wahl von kompetenten Leuten in die Ämterreihen. Letztendlich gibt es wahrscheinlich keine andere Möglichkeit. Noch viel genialer wäre natürlich irgendein Tool, was per Smartphone funktioniert, wo innerhalb von 30 Sekunden, habe ich gestern, vorgestern gehört, irgendwie derartige Rückkopplungen ermöglichen würden mit der berühmten Basis. Aber das ist, glaube ich, noch Zukunftsmusik. Right of Parley. Das geht jetzt eher an Bastian. Also, wenn ihr damit sozusagen als Mehrheit nicht identifiziert sein wollt und der Meinung bist, dass das auch nicht so ist, dann wäre es an euch oder ist es nach wie vor an euch, das sozusagen innerhalb eures Landesverbands richtig zu stellen. Könnten wir bitte die Diskussion über die inneren Angelegenheiten des Landesverbands Brandenburg nachher gleich im freien Gespräch diskutieren? Und in der Zwischenzeit noch einmal. Habe ich hier noch Fragen zur Amtsführung? Nicht wirklich Dinge, die wir noch nicht angesprochen haben. Hat noch jemand Fragen zur Amtsführung? Der Robert. Ja, die eine Pet-Frage noch, die ich da reingeschrieben habe. Könntest du dir vorstellen, ein Pol-GF-Team zusammen mit Christoph zu machen, mit Christos zu machen, statt 1V oder 2V? Du, ich kenne Christos, ich mag Christos. Wir haben schon zusammen Uso getrunken und wir haben uns am Wochenende wieder getroffen. Und ich hoffe, dass ich demnächst mit Christos hier auch mal Party feiern werde und so anderen Piraten. Und ich kann mir mit Christos sehr viel vorstellen, ja. Super, und dann haben wir noch 4 politische Fragen, die... die mir jetzt etwas schwer fallen, aber die werden wohl gestellt werden und dann stellen wir die halt. Könntest du dir eine Koalition der Piraten mit der AfD vorstellen? Du meinst, ob ich mir jetzt vorstellen könnte, hier extensiv auszurasten und zu sagen, was soll der Schwachsinn an Frage? Ich meine, da gibt's doch bloß eine einzige Antwort und die heißt nein. Ich glaube, wir haben auch mal sowas beschlossen irgendwo, ne? Die nächste Frage könnte interessanter sein. Sind wir Postgender und wie stehst du zum Feminismus? Ja, also wir haben eine Satzung. In der Satzung steht, dass wir Mitglieder der Piratenpartei als Piraten bezeichnen. Und ich denke, das ist eine Position, die irgendwie schon Postgender ist. Und insofern, ja, ich würde auch für eine solche Position wieder stimmen, wenn sie in die Satzung aufgenommen werden sollte. Feminismus selber als Ismus irgendwo finde ich nicht wirklich berauschend, weil das letztendlich auch wieder eine Art von Ideologie ist, die drauf setzt, Dinge zu teilen. Es ist nicht so einfach zu teilen, hey, du bist Mann, du bist Frau, das ist ein ganzes Spektrum, das es dazwischen gibt. Und da einfach die Extreme rauszunehmen und einen Keil reinzutreiben, finde ich nicht sehr gut. Es gibt andererseits natürlich Bereiche innerhalb der Gesellschaft, wo noch massiv Nachholbedarf ist und wo auch das eher weibliche Geschlecht irgendwie noch mehr Unterstützung erfahren muss. Wie oft kommt eigentlich das Wort Piraten in unserer Satzung vor? Ich finde das sehr, sehr lustig. Ich habe es gerade mal durchgezählt. Brauchst jetzt nicht zu beantworten, aber es kommt tatsächlich 16 Mal vor in diesem etwas längeren Werk mit ganz, ganz viel Kram. Ich glaube, es ist insgesamt weniger als dieser Satz. Was bedeutet ja eigentlich, die Piraten werden ohne Unterschied ihres Geschlechts als Piraten bezeichnet? Das ist in der Satzung drin, damit nicht jedes Mal da irgendwie diskutiert werden muss, wie man das da drin schreibt. Und ich glaube, wenn ich irgendwelche weiterführenden Texte richtig noch im Kopf habe, hat sich das primär auch mit der Verschriftlichung selbst beschäftigt innerhalb von der Satzung und war nicht in der Art absolut gemeint, dass man nirgends Piratin sagen darf oder so. Ich meine, ich vermeide den Begriff auch, aber wenn jetzt irgendein Mädel meint, sie mag sich als Piraten bezeichnen oder irgendeine Frau oder irgendeine andere Person eher weiblichen Geschlechts, dann soll sie das bitte tun. Da habe ich nichts dagegen. Das ist ihre Freiheit und damit ist es okay, aber gehen und alles mit irgendwie Sternchen, Unterstrich oder sonstiger Art irgendwo schreiben, da muss ich sagen, bin ich überhaupt kein Freund davon. War die Bombardierung Dresdens ein Massenmord? Ich bin kein Historiker, ich habe mich nie tiefer damit beschäftigt und ich weiß nicht, ich bin Kriegsdienstverweigerer, um es mal so zu sagen, und ich würde keine Waffe in die Hand nehmen für kein Land der Welt, irgendwie zum Verteidigen von irgendwie armen Menschen oder sonst was vielleicht schon. Das, also Gewalt würde ich nicht grundsätzlich ausschließen wollen in gewissen Situationen, aber für irgendein Land, für irgendeine Idee in der Art, für eine Ideologie irgendwie eine Waffe in die Hand zu nehmen, bin ich so im Prinzip massiv dagegen. Und ob man im Rahmen von Kriegshandlungen, wo Millionen von Menschen irgendwo auf allen Seiten drauf gehen, von Massenmord sprechen kann oder sogar muss, kann ich weiter nicht korrekt beantworten. Ich finde es absolut scheiße, was da gelaufen ist auf allen Seiten. Und aus dem Grund hat zum Beispiel auch der Landesverband Thüringen schon vor langer Zeit beschlossen, dass wir uns dafür einsetzen, dass keinerlei Waffenexporte in irgendwelche anderen Länder gehen und auch keinerlei bewaffneten Kräfte der deutschen Streitkräfte das Land verlassen. Jetzt erscheint hier noch eine Frage zur Amtsführung im PET. Und zwar zur Frage von Einzelbeschlüssen von Bundesvorständen in ihren eigenen Geschäftsbereichen. Hast du da eine Meinung zu? Ja. Teilst du die uns mit? Gerne. Wie ist sie? Der Bundesvorstand wurde als Gremium mehr oder weniger gewählt, damit er sich mit den relevanten Fragen, die an ihn gerichtet werden, beschäftigt. Und Meinungsvielfalt und überhaupt die Ideen anderer Köpfe sind immer sehr, sehr relevant für irgendwelche Entscheidungen. Ich erlebe das sehr oft selber. Ich kriege irgendein Ticket rein und denke mir in diesem Ticket, und so weiter. Und dann schreibe ich vielleicht in diesem erstmal eine kurze Notiz irgendwie und dann tut einer der Mitvorstände irgendeine Anregung, irgendeine Idee liefern und auf einmal ändert sich meine Meinung. Also ich denke, vor einer Entscheidung sollte immer Meinungsbildungsprozess stattfinden und da, wenn andere beteiligt sind, außer die eigene Nase, dann ist es immer extrem förderlich. Also ich bin da sehr dagegen, dass man so Einzelbeschlüsse durchdrückt. Andererseits gibt es natürlich auch eine Grenze, eine sinnvolle Grenze. Wir in Thüringen haben zum Beispiel 100 Euro für 3 Monate pro Landesvorstandsmitglied, wo man selber entscheiden kann. Damit kann man Briefmarken kaufen. Damit kann man auch mal, wie ich es getan habe, für 20 Euro ein Handy kaufen als Ersatz, weil das alte mit Akku nicht mehr ging, für die Pressekontakte, weil wir da eine externe Nummer, also eine Nummer haben, halt eine SIM für einen LV. Und da kann man so Kleinigkeiten, die berühmten Briefmarken davon kaufen, aber alles, was größer ist, zum Beispiel 10 Kilo Euro betrifft und eine SG-Bildung betrifft, sollte man doch irgendwie mit mehr Leuten reflektieren, bevor man entscheidet. Das heißt aber auch, dass ihr manchmal dann in so einem Bundesvorstand ziemlich zackig die eine oder andere Entscheidung treffen müsstet. Im Moment ist das alles aus verschiedensten Gründen offensichtlich ein bisschen ins Stocken geraten. Wie klappt sowas dann schnell, dass genau dieser dir so notwendig empfundene Diskussionsprozess dann auch tatsächlich durchgeführt wird und dann auch trotzdem in endlicher Zeit ein Beschluss gefasst wird? Also grundsätzlich muss man sich für die Dinge, die erforderlich sind, nehmen. Das ist sehr oft ein Fehler, dass man denkt, irgendwas muss sofort passieren. Es gibt aber auch Dinge, die dürfen nicht verschleppt werden, die müssen sofort passieren. Und wenn dann zum Beispiel auf so eine Notiz oder auch nochmal eine Mail oder eine DM per Twitter oder auch eine öffentliche Nachricht per Twitter die Reaktion ausbleibt, dann gibt es den Griff zum Telefon und dann rufe ich zum Beispiel meinen Stellvertreter an oder meinen Schatzmeister Micha und sage, hey, hier haben wir das, schau mal bitte rein, ich rufe in 5 Minuten wieder an oder können wir uns hier oder da treffen mit dem oder den und irgendwie dann eine Meinung finden, wobei sich diese Anrufe auch nicht wirklich jetzt auf Vorstandsmitglieder beschränken. Also es passiert auch, dass man dann einfach mal einen Kreisvorstand oder irgendeinen Kandidaten oder irgendeinen Piraten, der damit zu tun hat, einfach anruft und da fragt, hey, was denkst du dazu? Du weißt doch da viel besser Bescheid als ich. Das heißt aber, dass so eine Frage dann zwar entschieden und diskutiert werden muss, aber nicht unbedingt erst in der nächsten öffentlichen Bundesvorstandssitzung. Kommt immer darauf an, wann die ist und ich hoffe, dass jede Bundesvorstandssitzung öffentlich ist. Wenn sie noch weit hin ist und man müsste aber trotzdem irgendwie aus den Puschen kommen, wie wird dann dokumentiert im Sinne der Transparenz, das du ja vorhin beschrieben hattest, warum da so beschlossen wurde, wie dann beschlossen wurde? Ja, also die Frage der Dokumentation ist immer noch eine ganz andere als die Diskussion selbst. Es wäre natürlich schön, wenn derartige Dinge vernünftig protokolliert werden, dass man in der Kürze der Zeit auch längerwierende Entscheidungsfindungen abbilden kann und nachvollziehen kann. Es klappt leider nicht. Ich habe eingangs gesagt, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass man sehr regelmäßig, zum Beispiel täglich, Arbeitsbesprechungen tut. Gerade im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sehe ich da große Notwendigkeit dafür, dass man sagt, hey, Vormittag gibt es einen Slot, hey, am Abend gibt es einen Slot. Man kann auch sagen, der Bundesvorstand trifft sich mal wieder wöchentlich, alle 14 Tage gibt es eine offizielle Sitzung, alle im Wechsel dazu gibt es einen Schurfix oder so, da diskutiert man. Ich fand es früher sehr, sehr nett, wie es noch ein Politikforum gab. Politikforum war für die neu dazugekommenen der Vorläufer vom Dicken Engel. Da kamen die Basis, die berühmte, und der Vorstand zusammen und haben über unterschiedliche Themen diskutiert. Da hat dann irgendwer irgendwie nicht wirklich mehr Lust gehabt. Und dann hat Bernd Schlömer zusammen mit Kira hier einen Dicken Engel aufgemacht, um sowas fortzusetzen. Donnerstagabend war das immer. Und ich könnte mir vorstellen, sowas täte uns gerade in der aktuellen Situation auch gut. Würdest du sowas aktiv treiben und wieder einführen und dafür auch geeignete Menschen suchen, die solche Veranstaltungen dann moderieren? Ja. Oh Gott, wählt bloß nicht den Bernd. Haben wir noch eine Frage? Was haben wir hier? Geldpolitik, fangen wir mal nett an. Das Veto mit den 10.000 Euro hatten wir auch schon diskutiert und was der letzte Bufo alles falsch gemacht hat, haben wir lang genug diskutiert. Ich glaube, Bernd, wenn jetzt niemand mehr zum Mikrofon eilt, sind wir für heute durch. Echt schon? Ich sehe in Zeile 10 noch was, was nicht gestrichen ist. Was in Zeile 10? In diesem Pad. Ja, dann, das ist doch eine gute Frage. Viele stört, dass der WUFO nach der Wahl ein freies Mandat hat. Wie könnte man der Basis eine Möglichkeit zum Eingreifen unterhalb der Abwahl auf einem BPT geben? Ja, also erstmal ein Widerspruch, ein freies Mandat hat er nicht. In der Satzung ist festgelegt, dass der Bundesvorstand die Partei nach innen und außen vertritt im Rahmen der Beschlüsse des BPTs. Und wenn der BPT keinen Weltraumaufzug beschlossen hat, dann vertritt auch der Bundesvorstand keinen Weltraumaufzug. Und obwohl Weltraumaufzüge bestimmt genial sind, wobei ich Speeman gleich bevorzugen würde, so um in die Zukunft zu blicken. Und die zweite Frage, der zweite Teil der Frage ist eigentlich eine sehr schwierige und sehr wichtige gleichzeitig, denn momentan ist wirklich so, dass zwischen den Wahlen der Bundesvorstand frei drehen kann. Wir hatten das beim letzten Bundesvorstand, wir haben das beim aktuellen und inzwischen nur noch der kommissarischen Vertretung des aktuellen Bundesvorstandes in einer ähnlichen Weise. Und wir brauchen da irgendeinen Riegel, der funktioniert. Der Riegel, der mal in die Satzung eingebaut wurde, dass da 10% der Mitglieder und so erklären können, sie wollen. Der Riegel funktioniert in der Praxis nicht. Das haben wir lernen müssen. Und zum wiederholten Mal, muss ich jetzt dazu sagen, weil da gab es ja vor Neumarkt auch schon entsprechende Diskussionen und ein halbes Jahr früher. Und da müssen wir uns wirklich per Satzung auch Gedanken machen und gute Lösungen dafür finden. Letztendlich braucht es immer irgendwie ein Kontrollgremium und so eine gegenseitige Kontrolle, auch vielleicht ein gewisses Vetorecht. Wie sich das jetzt zusammensetzt, ob das jetzt irgendwelche Leute aus dem Landesvorstand werden oder ein extra gewähltes Gremium oder irgendwie anders sich zusammensetzt, da müssen die Leute satzungs- und parteienrechtsmäßig auskennen, zusammensetzen. Da sollte man vielleicht auch mal andere Organisationen anschauen, wie das da läuft. Letztendlich funktioniert ja die föderale Bundesrepublik auch nach einem ähnlichen Modell, dass es da immer so ein Kontrollgremium gibt. Aber wie gesagt, eine konkrete Antwort darauf habe ich nicht. Ich sehe aber das dringende Bedürfnis, dass man das Freidrehen des Bufos dazwischen auf jeden Fall abbremsen können muss. Was ich alle... Das hat mich aus dem Konzept gebracht, Robert. Auf der Südhessen-Konferenz haben diverse Kandidaten angekündigt, komplette Bufo-Teams vorzustellen. Christos hat schon Namen genannt, Laura Dornheim hat welche genannt in ihrer Bewerbung. Stellst du uns auch ein komplettes Team vor, in dem du mitwirken möchtest? Laura Dornheim hat mich in irgendeinem Team, habe ich das gerade richtig rausgehört? Nein, der Robert meinte, ob, weil andere Kandidaten ganze Teams, die mit ihnen Vorstand sein sollten, vorgeschlagen haben, ob du auch ein solches Team vorschlagen würdest und sagen, Leute, wenn ihr mich wählt, dann wählt bitte auch den als PolGF und die als Staatsmeisterin und. Könnte ich mir mal Gedanken machen. Ich würde bestimmt auf ein paar Leute kommen. Da müsste ich aber auch dann noch ein paar Leute motivieren, mit dem Bundesvorstand zu gehen. Ich kenne da zum Beispiel jemand aus Rheinland-Pfalz. Nein, ich kenne da zwei aus Rheinland-Pfalz. Ich kenne da noch mindestens jemanden aus Hessen. Ich kenne da noch jemanden aus Schleswig-Holstein. Ich glaube sogar aus noch 3, 4, 5 anderen Landesverbänden, die ich da sehr gerne noch motivieren würde, um auch auf die Liste drauf zu hupfen, um mit denen anständige Arbeit zu machen. Und wir fürchten nur ganz viele weitere Grillabende, wenn du jetzt die Leute ansprichst. Bertolt. Ja, Bernd, zwei oder drei Fragen, je nachdem. Wie gut bist du mit dem KBUFO vernetzt? Ja, also ein bisschen Kommunikation läuft mit Caro ab. Allerdings alles öffentlich über Twitter. Irgendwie mal... ich bin in der Art nicht vernetzt. Ich telefoniere mit niemandem von denen irgendwie. Und ich habe einmal in der Zeit jetzt dieses Bundesvorstandes von einem der Mitglieder des Bundesvorstandes, wie er noch Vorsitzender war, einen Anruf bekommen. Und der Anruf hat dann auch irgendwann nach einer Stunde ein Ende gefunden. Und ich glaube, nicht alle waren mit dem Ende zufrieden, um es mal so zu sagen. Ihr hört die Ironie in dem Tonfall. Also ich habe mit denen natürlich zu tun im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit, weil ich irgendwelche Dinge auch veröffentliche, wo irgendwelche Namen von denen drinsteht, wo man auch mal irgendeinen Hinweis dazu bekommt. Aber es ist nicht so, dass wir da irgendwie ähnlich einen Kontakt haben. Caro kenne ich aus der Arbeit von Bauen und Verkehr, von der AG seit längerer Zeit. allerdings auch nur auf der Ebene. Und mit Thorsten Wirth habe ich das letzte Mal gesprochen bei irgendeinem Treffen in Frankfurt, glaube ich, bei diesem Pressedings da, Medientreffen, Barcamp. Und so habe ich ihn eigentlich 2009, 2010 wahrgenommen, auch als derjenige, der aus Gründen nicht wiedergewählt wurde. Und mit dem Rest muss ich gerade mal grübeln. Mit Gefion hatte ich den letzten Kontakt irgendwie mailmäßig bezüglich einer Anfrage bezüglich Wahlorga, EU-Wahl, glaube ich, und jetzt neulich Landtagswahlen, aber auch nur auf Arbeitsebene, wie gesagt, wenn bei uns ein Ticket im OTRS eingeht. Und mit dem kommissarisch berufenen, nicht gewählten Vertreter habe ich bis jetzt eigentlich keinerlei weiteren Austausch, außer dass ich neulich eine sehr nette Mail bei uns im OTRS gefunden habe, dass wir für den netten Hinweis, sich doch mal mit der Satzung zu beschäftigen und was auf die rechtliche Relevanz zu prüfen, gleich einen Antrag bekommen haben, dass wir viel Geld hier in die Hand nehmen sollen, um Dinge zu finanzieren. In dem Fall Porto und Versand. Zweite Frage von wahrscheinlich drei dann doch. Ist dir das versandte Schreiben an die russische Botschaft bekannt? Kennst du das? Nee, jetzt im Zusammenhang mit irgendwelchen vielleicht flüssigkeitsgefüllten Flaschen? Ja, ja. Also es hat vor vielen Monaten geheißen, es sollen Entschuldigungsschreiben rausgehen, ob das irgendwie ernsthaft vorgesehen war oder getan worden ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn du im Bundesvorstand drin wärst, würdest du dafür Transparenz sorgen und dieses Schreiben, was rausgegangen ist, veröffentlichen? Das hat natürlich mehrere Komponenten. Die Frage, prinzipiell ist die Frage, sind da drin irgendwelche persönlichen Daten? Wenn, dann müssten die geschwärzt sein. Prinzipiell ist es eine Außenkommunikation. Ich bin absoluter Fan davon, dass die Dinge, die nach außen kommuniziert werden, auch per Pressemitteilung rausgehen, dass die alle nachlesbar sind. Ich lege da regelmäßig Wert darauf, dass die auch auf der Bundeswebseite veröffentlicht werden. Da gibt es ganz wenige Ausnahmen. Das sind irgendwelche wirklich mehr oder weniger sehr geschlossenen Terminhinweise, die an Journalisten rausgehen zu irgendeiner Veranstaltung als nochmal Einladung. Also eigentlich ja, nicht wirklich relevant, kein Mehrwert an Informationen, aber sonst lege ich eigentlich immer sehr viel Wert darauf, dass möglichst alles von diesen Dingen, die nach außen gehen, auch für jedes Mitglied nachlesbar ist. Darf übrigens der befragten Person mitteilen, dass sie soeben als politischer Geschäftsführer oder stellvertretender politischer Geschäftsführer in die Vorschlagsliste bei den Kandidaturen eingetragen wurde. Kommt es also nicht um Bernd. Eine Frage, die mir jetzt in Anschluss an Bertolds Frage noch auf dem Herzen liegt, die ich auch allen anderen Kandidaten hoffentlich bis jetzt gestellt habe. Unsere Satzung enthält ja sagen wir mal, viele Regelungen, bei denen man sich nur momentan schwer vorstellen kann, dass die intentional so gestaltet sind, wie sie da stehen. Also teilweise widersprüchlich, teilweise sehr schwer interpretierbar. Du hast das schon angesprochen mit diesen schriftlichen Einladungen. Manche sind sogar der Meinung, dass der Kommissar Bundesvorstand gewisse Dinge gar nicht machen dürfte und deswegen andere Dinge vielleicht ungültig werden könnten und so weiter und so fort. Das sind ja alles Zeichen dafür, dass mit der Satzung irgendwie in Bezug auf Klarheit nicht so toll ist. Brauchen wir eine Satzungskommission, die das mal richtig aufbürstet und am Parteitag einen Vorschlag macht, denselben Inhalt vielleicht ohne Widersprüche zu verpacken oder sowas Ähnliches? Wie würde man vorgehen? Brauchen wir sowas überhaupt oder lassen wir es weiterlaufen? Ja, also brauchen tun wir sehr vieles und es wäre auch sehr schön, wenn wir eine kompetente Gruppe finden würden. Ich kenne Leute, die könnten das bestimmt. Ich muss Entropy zum Beispiel erwähnen, weil der einfach super gut ist, was er so hier macht. Aber egal, lass mal die Lobhudelei. Also ich bin der Meinung, ja, man müsste die Satzung überarbeiten. Ich habe aber auch Verständnis dafür, dass die Satzung so ist. Die wurde irgendwann mal geschrieben, wahrscheinlich auf dem Bierdeckel. Und dann wurde sie immer wieder verändert und erweitert. Und ich weiß noch damals, wie wir diskutiert hatten, von wegen, hey, und ja, E-Mail-Einladung soll ja ausreichen. Und dass man da natürlich dann den Fokus auf den normalen Parteitag hatte und nicht gleichzeitig mal komplett gelesen hat, an welcher Stelle das noch relevant ist. Zum Beispiel beim ABPT und dass es dann auch noch ungeschickt drin steht als schriftlich und nicht als in Schriftform oder in Textform, das ist einfach schade und vielleicht sollte man da generell, so wie wir es in Thüringen gemacht haben, dann auch reinschreiben, hey, die Einladung wird auf der Bundeswebseite veröffentlicht und zwar irgendwie 5 Wochen, 6 Wochen, sonst wie viele Wochen vorher an relevanter Stelle per Banner oder irgendwas seitbar, dass jeder das wirklich sehen kann. Und dann ist es gut, so rein rechtlich kann man auch jederzeit reinbauen. Man kann natürlich darüber hinaus dann immer, und da wäre ich dann auch dafür, die Mitglieder gesondert per E-Mail einladen, weil das kostet uns nichts und bringt vielleicht auch was. Super, danke Bernd. Und Punktlandung, 2 Stunden. Dann würde ich gerne die Menschen, die vor dem Podcast uns bis hierher gefolgt sind, erlösen. Danke den hier im Moment 123 Zuhörern. Das heißt, inzwischen haben ganz viele Leute mitgekriegt, dass wir hier täglich Buchgrillen machen. Und danke dir, Bernd, für die Auskunftsfreudigkeit, den Zuhörern fürs Zuhören und kündige nochmal kurz an. Wir werden morgen mit dem Martin Klim und der Laura Dornheim sprechen. Das ist ein erstes Doppelgrillen. Ich weiß noch gar nicht, wie ich damit umgehen werde. Bin sehr gespannt, ob das funktioniert, 2 Leute gleichzeitig zu grillen. Am Freitag der Michael Ebner, der mir mal zusagen könnte, dass er da auch wirklich kommt. Am Samstag den Bastian Krone und den Philipp Schnabel. Am Sonntag die Franziska Jensch. Am Montag den Ali Kolon. Am Dienstag den Carmelita Bauer. Und dann geht's noch mit vielen Leuten weiter. Jeden Tag bis zum Donnerstag vor dem Parteitag. Der Michael, der will mir jetzt absagen. Ich sage dazwischen auch mal Danke an dich, Dirk, für die Moderation und für die ganze andere Action, die du hier tust. Das ist ja nicht nur am Abend ein bisschen hier, sondern auch noch den anderen Bereichen der Öffentlichkeitsarbeit und natürlich auch an alle Zuhörer da, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier zuzuhören und später auch dann die Leute mit dem Podcast. Dankeschön. Michael. Ja, das klappt am Freitag. Hey, super. Freitag der 13. Ich freue mich. Dann haben wir die Woche vollständig bis Samstag. Das ist ein hartes Programm, ihr Leute. Ich bitte die Aufnahmen zu beenden und würde dann gerne den gemütlichen Teil des Abends einläuten.